Also mir hat gar nichts am besten gefallen. Ich weigere mich dieses Jahr irgendwas als gut zu bezeichnen. Also ganz, ich habe die Liste nochmal durchgegangen. Ich habe mir ehrlich gedacht, hey, gib dir einen Ruck und mach hier irgendwas. Hallo und herzlich willkommen zum 126. Conancast. Heute haben wir den Jahresrückblick 2019 für euch. Ihr wisst ja, es ist gute alte Conancast-Tradition, jedes Jahr am Ende, ja logischerweise am Ende, einen Jahresrückblick zu veröffentlichen, wo wir nochmal alle News des Jahres Revue passieren lassen, beziehungsweise die wichtigsten News des Jahres. Wir können natürlich nicht auf alles eingehen, deswegen haben wir auch News-Podcasts im Laufe der letzten Monate veröffentlicht, aber das Best-of der News-Podcasts fassen wir hier sozusagen nochmal zusammen in einem schönen Jahresrückblick, um euch zu zeigen, was dieses Jahr wichtig war, was passiert ist. Ein kleiner Rundumschlag. Und das mache ich nicht alleine, denn mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Blicken wir auf dieses fulminante Jahr zurück. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Gut, dann starten wir direkt einmal durch mit ein paar internen Ankündigungen, die erstmal direkt zum Conancast selbst. Genau, wir haben unser Repertoire in den letzten Monaten ein bisschen ausgedehnt und sind jetzt bei mehreren Plattformen verfügbar. Dazu zählen natürlich iTunes, wo wir seit Anbeginn der Zeit schon immer zu hören sind. Also wenn ihr uns bei iTunes hört, hallo! Hallo. Wir sind auch bei YouTube zu finden. Dort könnt ihr uns gerne abonnieren. youtube.com/connennews. Genauso sind wir seit ungefähr einem Jahr jetzt auch bei Spotify verfügbar. connennews.org/Spotify. Und ihr könnt uns auch abonnieren bei Deezer, falls ihr Spotify nicht mögt und stattdessen Deezer habt, könnt ihr uns auch dort hören. Wir sind bei Google Podcasts zu finden. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber wir sind da verfügbar. Bei Blurberry, sofern man das so ausspricht, sind wir auch zu finden. Blueberry. Gut. Ja. Ja. Ah, Blueberry. Blueberry. Ja, genau. Und bei iHeartRadio sind wir seit ganz kurzer Zeit jetzt auch verfügbar. Also falls ihr diese Plattform nutzt, könnt ihr uns dort hören. Ganz klassisch geht es natürlich auch bei uns über den Newsblog, connennews.org. Da könnt ihr den Podcast auf jeden Fall hören und verpasst keine Ausgabe. Aber auch wenn ihr uns dort abonniert, solltet ihr definitiv nichts verpassen und immer auf dem aktuellen Stand sein, auch was die nächsten Podcasts 2020 angeht. Genau. Ansonsten, falls ihr gerne diesen Podcast hört und schon überlegt habt, Mann, ich wäre auch gerne mal mit dabei, ich würde auch gerne mal so viel Blödsinn reden wie die Leute, die da den Podcast aufnehmen, dann könnt ihr das sehr gerne tun, uns einfach in allen möglichen sozialen Netzwerken @connennews anschreiben, mal fragen, ob ihr mit dabei sein könnt und dann kommen wir sicherlich ins Gespräch, dass ihr vielleicht mal in einer Podcast-Ausgabe als Gast mit dabei sein könnt und mal, ja, auch zu einem Thema, das euch liegt, dann euren Senf abgeben könnt. Das würde uns sehr freuen, auch mal ein paar andere Stimmen zu hören und neue Gesichter mit dabei zu haben. Oder neue Stimmen eher gesagt. Gesichter sieht man ja hier nicht. Ja, ein bisschen Podcast-Duft kann man aber schnuppern. Wie wir wohl aussehen, ja, ihr werdet es nie erfahren. Außer natürlich, ihr wärt bei einer der Conventions dabei gewesen. Aber dazu kommen wir noch. Genau. Zunächst noch der Hinweis, wir haben auch passend zum Jahresrückblick diverse Umfragen bei uns auf connennews.org. Rechts in der Seite gibt's immer so eine schöne Sektion, wo wir Umfragen posten und da könnt ihr die besten Filler-Episoden des Jahres wählen, die beste Manga-Veröffentlichung in Deutschland, das beste Opening und vieles mehr. Also schaut gerne rein, dort gibt's wöchentlich eine Umfrage, nehmt dort gerne teil und sagt uns, was euch denn so in diesem Jahr besonders viel Spaß gemacht hat und was euch gefallen hat. Die gleiche Umfrage gibt es übrigens auch im Conan-Forum, conanforum.org, da könnt ihr auch gerne reinschauen und dann auch passend zur Umfrage, die es dort auch gibt, mitdiskutieren, warum euch etwas gut gefallen hat. Das geht bei uns auf Conan News nicht, aber ihr könnt auf beiden Plattformen abstimmen und euren Senf entsprechend auch dort teilen. Genau, so viel vorweg, dann machen wir weiter mit noch weiteren internen Ankündigungen, auch bezüglich der Conventions, die Lasse ja gerade schon angesprochen hatte. Zunächst aber kommen wir zum Januar, wo unsere Wiki-Administratorin Japanese Melly zurückgetreten ist. Seither sind wir nur noch, in Anführungszeichen, 5 Administratoren bei uns im Conan-Wiki, aber das funktioniert soweit auch alles gut. Von daher, danke auch an Japanese Melly für die jahrelange Unterstützung im Admin-Bereich. Genau. Im März haben wir unser 11-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Wiki wurde ja am 16. März 2008 gegründet und ja, 2019 sind es dann 11 Jahre gewesen, wo wir auch wieder eine Verlosung hatten. Band 11 und Film 11 haben wir passend zu unserem 11-jährigen Jubiläum rausgegeben, rausgehauen, verschleudert, unter die Leute gebracht, damit ihr das lesen und schauen könnt. Genau. Auch passend zur Leipziger Buchmesse übrigens, wo wir auch vor Ort waren. Wie war es denn dort, Olli? Ja, da war es ja, wie immer, recht belebt, aber ich war dieses Mal an einem Freitag da, also die meisten sind ja wirklich Samstag da, wo wirklich, ja, da richtig viel los ist und da ist es, ja, da ist natürlich auch am meisten Programm. Freitag war es dann etwas entspannter, da konnte man dann entspannt so durch die Hallen schlendern und klar war es an den ein oder anderen Orten auch etwas voller. Aber trotzdem hatte man dann eben auch die Gelegenheit, bei Egmont vorbeizuschauen, bei Kasse vorbeizuschauen und sich da dann auch die damals neuesten Neuigkeiten, Mangas, DVDs aus dem Conan-Bereich, die wir inzwischen natürlich alle schon haben, konnte man sich da direkt vor Ort dann besorgen. Genau, ja, wunderbar. Wir kommen nachher auch noch zu unseren Convention-Plänen für 2020, falls ihr uns gerne mal treffen wollt. Zunächst der Hinweis, wir haben im April auch wieder einen April-Scherz gemacht, dass Egmont Manga Sonderbände zu Genta, Mitsuhiko und Ayumi herausgeben möchte. Die Genta Selection, Mitsuhiko Edition und Ayumi Returns. Sowie in Planung so auch Kick It Like Agatha. War natürlich nur ein April-Scherz, aber vielleicht nimmt sich ja. Tut mir leid, Johannes. Ich warte immer noch vergeblich. Vielleicht ja, erstmal muss die Ayumi Normal Edition kommen, bevor Return kommt. Aber die kommt auf jeden Fall. Wir werden sehen. Wir berichten darüber. Wäre schön, wenn es so wäre, ja? Oder die Geister streiten sich. Wahrscheinlich. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob sich da noch was entwickelt. Das auf jeden Fall, ja. Wenn Marco jetzt den Podcast hört, dann, hey, ich hab da eine Idee. Kick it like Agatha, das klingt gut. Ja. Wenn der genau so rauskommt, ne, dann gebe ich einen aus. Ja? Unter dem Titel. Ah, das ist gut, ihr habt es alle gehört. Ne? Seid alle eingeladen. Im Mai hatten wir im Conan-Forum wieder unseren alljährlichen Charakter-Contest, den dieses Jahr Ranmori gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wurde ja auch mal Zeit nach all den Jahren. Und im Mai war auch der Japan-Tag in Düsseldorf, wo wir wieder zugegen waren. Dokumi war ja auch, nicht wahr, Olli? Da warst du, glaube ich, auch, nicht wahr? Ja, so Dokumi war auch im... Oh, weiß ich gar nicht mehr, wann die Dokumi war. Oh, ihr wisst es auf jeden Fall, wenn ihr dort wart. Vor dem Japan-Tag, das weiß ich. Auch in Düsseldorf wohlgemerkt, ja. Ich war zweimal in Düsseldorf dieses Jahr, aber war auch wirklich gut, muss man sagen. Ja, Dokumi war etwas größer als der Japan-Tag, aber ja, auch sehr interessant. Wir waren ja auch schon mal zusammen dort, dieses Jahr dann nicht, aber ja, war trotzdem sehr interessant, man hat auch dort wieder viele Eindrücke bekommen und ja, ist immer wieder spannend, die eine oder andere Convention zu besuchen. Aber wir kommen später ja noch zu dem Plan. Genau, ja gut, dass du die Conan-News-Flagge dort hochgehalten hast und auch dort vor Ort warst. Japan-Tag ist ja wie jedes Jahr ein Highlight, also wenn ihr uns gerne treffen wollt, Japan-Tag ist jedes Jahr angesagt. Könnt ihr auch schon für 2025 planen, da werden wir bestimmt auch vor Ort sein. Ansonsten im August war die Animagic in Mannheim, wo wir auch vor Ort waren, auch wieder viele Panels mitgenommen haben bezüglich Neuankündigungen, dies, das, jenes. Kase hatte dort ja auch wieder ein Panel und war auch allgemein sehr schön und lebhaft und voll. Ansonsten noch die Meldung, dass im Oktober Zero im Conan-Forum zum Administrator ernannt wurde, also ein Administrator geht, beziehungsweise eine Administratorin, Japanese Melly im Wiki, und dafür Zero im Forum zum Administrator ernannt. Er war ja vorher schon Moderator, von daher bot sich das natürlich entsprechend an, da mal die Beförderungskeule zu schwingen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Zero. Genau, von ihm stammt übrigens auch immer dieses schöne Opening und Ending, was ihr am Anfang und am Ende eines jeden Podcasts hört. Und da wird es natürlich auch 2020 ein neues Opening und ein neues Ending bei uns geben. Das ist ja alljährliche Conan-Cast-Tradition. Die stammt immer von ihm. Auch da nochmal einen herzlichen Dank, dass wir jetzt das letzte Mal dieses schöne Intro gehört haben und das schöne Outro nachher auch noch. Genau. Ja, aber ihr könnt natürlich immer wieder gern zurückspulen und es immer wieder anhören. Also da ja, freut er gut. sich natürlich auch. Also ist auf jeden ja. Fall sehr gut. Ja, ich freue mich auch, dass wir es haben und dass wir ihn haben. Und nächstes Jahr wird auch gut. Oh. Ja, bin ich auch sehr zuversichtlich tatsächlich. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem heiß angeteaserten Convention-Plan 2020. Olli, wo trifft man dich denn? Ja, als erstes steht natürlich wieder die LBM in Leipzig an. Da werden wir auf jeden Fall vor Ort sein. Ja, dann natürlich im Mai wieder der Japan-Tag, wo wir wieder fleißig mit euch durchs Gegend laufen und Takagi besuchen. Takagi, nicht wahr? Und natürlich die Animagic dann im August, nicht wahr? Da werden wir auch wieder vor Ort sein und fleißig schauen, was denn uns der Convention-Alltag so bringt. Genau, ja. Also falls ihr uns treffen wollt, kommt gerne vorbei. Wir sind auf den genannten Conventions zu finden. Ansonsten lohnt es sich immer auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, wo wir denn gerade sind, was wir machen und eventuell auch in Kontakt mit uns zu treten, dass man sich tatsächlich treffen und finden kann. Ist ja immer schön, auch mal die Gesichter hinter einem Podcast kennenzulernen oder unsere Zuhörer kennenzulernen. Aber wir beißen auf jeden Fall nicht und freuen uns über jeden, der uns dort über den Weg läuft und mit uns interagieren möchte. Genau. Genau, die Treffen bzw. ja, Convention-Treffen werden dann auch meist im Forum immer schon angekündigt und da kann man dann vorab auch schon mal die wichtigsten Infos bekommen und erfahren, wer denn auch so da sein wird. Genau, aber jetzt genug vorgeplänkelt hier an internen Ankündigungen, schon wieder viel zu lang, aber so ein Jahresrückblick, der nimmt natürlich auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Wir sind ja auch nicht besser als die ganzen Jahresrückblicke im Fernsehen, die ewig 3 Tage dauern. Ja, wir starten jetzt mit dem Anime in Deutschland-Bereich, so wie es im News-Podcast ja auch ist. Wir haben ja verschiedene Sektionen, ihr kennt das Ganze. Aber hier noch ein bisschen weiter unterteilt, denn wir haben natürlich sehr, sehr viele News dieses Jahr gehabt. Wir beginnen mit dem Anime in Deutschland bei ProSieben Max explizit, wo ja Detective Conan im TV beheimatet ist. Und da hatten wir im Januar direkt eine Meldung, dass ProSieben Max ein Rekordjahr verzeichnet hat. Wohlgemerkt, das Rekordjahr war dann 2018. Wo der Marktanteil von ProSieben Max auf 1,6% erhöht wurde und auch explizit Detective Conan wurde in dem Statement genannt, dass dort die Online-Abrufzahlen bei Detective Conan sich sehr stark erhöht haben und ja, allgemein sehr, sehr schön, dass ProSieben Max ja, weiterhin ein erfolgreiches Jahr hat und ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr 2019 das vorige Jahr nochmal gesteigert hat, aber das weiß man natürlich erst am Ende des Jahres, das ist logisch. Von daher werdet ihr wahrscheinlich im ersten News-Podcast oder im zweiten News-Podcast 2020 was dazu hören, wenn da was bekannt werden sollte. Aber auf jeden Fall schön, dass es ProSieben Max von den Quoten her so gut geht. Und ja, das merkt man ja auch an den ganzen Anime-Blöcken, die dort kommen und neu eingekauft werden und gezeigt werden. Ja, finde ich persönlich auch sehr schön. Auch besonders, dass es inzwischen in unserer modernen heutigen Zeit das Online-Angebot gibt und man nicht unbedingt auf die Free-TV oder die Fernsehausstrahlung angewiesen ist, sondern dass man eben auch Zeit hat, entsprechend eine, manchmal sogar bis 2 Wochen die ganzen Episoden nachzugucken. Und ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin auch fleißiger ProSieben Max-Gucker und ja, habe auch sehr die Ausstrahlung von Conan genossen und habe mich jedes Mal gefreut, dass ja, wir unseren kleinen Meisterdetektiv mitsamt seiner ganzen Community dort wieder immer wieder sehen konnten. Ja, genau. Ansonsten lief ja noch die Filmreihe vom vorigen Jahr durch. Also die ist ja, ich weiß gar nicht, ob sie Silvester oder Heiligabend, Weihnachten gestartet ist. Lief auf jeden Fall weiter bis ins aktuelle Jahr und wurde dann von Haikyuu-Filmen zeitweise unterbrochen, ging dann aber weiter. Und zeitgleich zeigte man ja auch noch die neuen Folgen, die ja im vorigen Jahr gestartet sind. Bis zum 13. März, wo die letzte neue Detective Conan-Folge über den Fernsehbildschirm geflimmert ist. Anschließend hat man Magic Kaito 1412 gezeigt, was ja bei Peppermint Anime auf DVD und Blu-ray veröffentlicht wurde. Und das wurde dann erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt, im Anschluss an die neuen Folgen. Genau, das ging dann den ganzen März und ab dem 16. April, also am 16. April lief die letzte Magic Kaito 1412 Folge, woraufhin dann Ginter mal ins Programm genommen wurde, also Detective Conan den Sendeplatz erstmal anderweitig vergeben. Das war so die Geschichte dahinter. Ja, ab dem 27. Juni kam dann Conan aber wieder zurück ins Programm, hat den Sendeplatz wieder übernommen um 18.30 Uhr. Da wurde nochmal die fünfte Staffel, die, also die neuen Folgen in Anführungszeichen, so neu sind sie jetzt ja nun auch nicht mehr, fast ja schon ein Jahr alt, wurden nochmal wiederholt. Bis zum 19. November, wo die letzte Folge der Wiederholung gezeigt wurde. Und seit dem 19. November haben wir keinen Conan im Programm. Also erstmal auch wieder eine Pause. Aber wie wir auch schon in den News-Podcast gesagt haben, sind wir sehr zuversichtlich, zumindest ich bin sehr zuversichtlich, dass Conan wieder zurückkehren wird, wenn nicht sogar mit neuen Folgen im Jahr 2020. Das muss dann aber wieder, wie gesagt, abzuwarten. Ja, würde ich mich ähnlich positiv in die Zukunft blicken. Du hast es ja schon angesprochen, wir haben auch im Conan-Cast schon drüber gesprochen. War auf jeden Fall sehr spannend, auch wie sich das alles entwickelt hat, gerade auch mit Magic Kaito 1412. Dass sie das direkt im Anschluss gezeigt hatten, war spannend und hatte im Vorfeld natürlich auch für Spekulationen gesorgt, was passiert, nachdem die Folgen gezeigt wurden, was passiert nach Magic Kaito 1412, gibt es da nochmal direkt die Wiederholung und man hat es dann halt erst pausiert gehabt und so. Das waren alles natürlich Entscheidungen, über die wir vorher spekuliert haben und ja, ich denke, das kann uns, dass Conan da so viel Raum eingenommen hat, beziehungsweise auch Magic Kaito dann, kann uns durchaus auch positiv stimmen fürs nächste Jahr. Ja, denke ich auch. Also ich denke mal, allgemein ist ProSiebenMax da sehr engagiert, was Anime anbelangt, haben wir ja in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass von einigen Serien neue Episoden kamen und ja, mit Conan haben wir es auch erlebt und Conan hat bei ProSiebenMax ja auch ein gutes Standbein gehabt, hat gute Quoten eingefahren. Ja, und ich denke mal, der Sender wird da sich auf jeden Fall bemühen und wir werden schauen, was dann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, man weiß es noch nicht, was denn da so noch kommt. Genau, ja, gerade ganz frisch angekündigt wurde ja auch, dass Detective Conan 2020 Anime-Nachschub bekommt in Form neuer Spielfilme. Das ist dann aber, wie gesagt, auch Zukunftsmusik nicht in diesem Jahr passiert, aber also auf jeden Fall ein Zeichen, dass ProSiebenMax auch in Zukunft weiterhin am Ball bleibt, auch was Detective Conan betrifft. Und ja, letzter Stand bei den neuen Folgen, weil es auch viel gefragt wird und weiterhin auch in Zukunft gefragt werden wird, ist, dass ProSiebenMax an neuen Folgen dran ist, dass sie sich darum bemühen. Und wenn wir mehr wissen über die neuen Folgen, ob sie denn kommen, wann sie kommen, dann lese ich das natürlich sofort auf conannews.org und hört es natürlich nachträglich auch in einem Podcast bei uns. Genau, aktuell ist dort nicht mehr bekannt, als dass ProSiebenMax an neuen Folgen dran ist. Und neue Detective Conan Spielfilme kommen auf jeden Fall 2020. Und es macht, denke ich, auf jeden Fall Sinn, wenn man Spielfilme zeigt, dass man auch noch irgendwie auf die Serie mit setzt. Von daher bin ich da doch zuversichtlich. Dann machen wir weiter mit der weiterhin Anime in Deutschland. Diesmal die TV-Serie bei Kase, nicht bei ProSiebenMax, sondern bei Kase, wo sie ja auf DVD erscheint, nicht auf Blu-ray, sondern nur auf DVD und bei Anime On Demand natürlich auch. Dort hatten wir im Februar die Meldung, dass die Veröffentlichung bei Anime On Demand zunächst pausiert wurde. Dort hatte man ja jeden Sonntag zwei neue Episoden oder zwei alte Episoden veröffentlicht. Das wurde zunächst eingestellt, weil man den Release-Rhythmus der DVD-Veröffentlichung erreicht hatte. Deswegen gab es eine Unterbrechung. Im Mai wurde es aber wieder aufgenommen und läuft bis jetzt durch. Also jeden Sonntag zwei Folgen bei Anime On Demand. Genau. Man ist dort auch ganz gut dabei, was den Rhythmus eigentlich angeht. Ansonsten sind natürlich auch wieder viele neue Boxen erschienen. Im Mai Box 8, im Juli Box 9 und so weiter und so fort. Also aktuell haben wir 11 Boxen bei Kase veröffentlicht bekommen. Mit den Folgen bis, ja, lass mich nicht lügen, 300 und ein paar zerquetschte. Bestimmt. Und ganz frisch angekündigt auch im November wurde das, es ab DVD Box 13 dann mit Staffel 5 weitergehen soll ab April 2020. Also hier auch wieder, dass es in Zukunft weitergeht mit der DVD-Veröffentlichung und dass sie dort auch dran sind und sich bemühen und freuen, dass die Folge so gut läuft. Auf jeden Fall auch ein sehr gutes Zeichen, ja. Ja, war ja auch irgendwie so ein bisschen abzusehen, oder es wäre unsinnig gewesen, wahrscheinlich das nicht zu veröffentlichen, wenn man schon 10 oder 11 Boxen rausgebracht hat und dann 12 mit 12 abgeschlossen hat. Da macht es Sinn natürlich, dass man die Serie weiterführt, wenn man noch Material hat. Und das Material, das ist ja da. ProSiebenMax hat die Serie ja schon gezeigt. Von daher erschien das oder erscheint das nur sinnvoll, wenn sie den Release weiter fortführen. Weil wenn sich das nicht lohnen würde, dann hätten sie wahrscheinlich schon bei Box 7 gesagt, okay, wir ziehen Schlussstrich. Aber scheinbar läuft das ja, und ist natürlich schön, dass dann auch die neue Staffel auf DVD erscheinen wird. Ja, so viel dazu. Also wenn ihr die DVD-Boxen fleißig sammelt, dann habt ihr jetzt wieder ein paar neue und ein Jahr ausgesetzt habt sozusagen, dann könnt ihr euch noch welche ins Regal stellen. 11 gibt es momentan, die 12. kommt auch und ab der 13. geht es dann wie gesagt los mit den neuen Folgen, die es ja, kürzlich bei PussyMax gab. Genau, dann weiter mit den wieder Anime in Deutschland. Filme bei Kase. Die veröffentlichen ja nicht nur die TV-Serie, sondern auch die Filmreihe auf DVD, Blu-ray. Und auch bei Anime On Demand. Im Januar hatten wir die Meldung, dass der 22. Film Zero the Enforcer im Kino gezeigt werden soll. Im Februar wurde dann auch der Termin bekannt, nämlich im Juni sollte es losgehen. Da waren alle schon sehr gehypt auf den Kinofilm, Film 22. Zunächst ist aber erschienen im April Gosho Aoyamas Collection of Short Stories, so eine kleine Geschichtensammlung von Gosho Aoyama, die dort eben rauskam und jetzt auch im Handel erhältlich ist, auf DVD und Blu-ray. Genau, im April wurde bekannt, dass die DVD und Blu-ray von Film 22 im September erscheinen sollte. Also Juni, Film 22 im Kino und September entsprechend auf DVD und Blu-ray. Dazwischen gefunkt hat dann tatsächlich noch zwischen diesem jährlichen Rhythmus ein Film pro Jahr, Lupin the Third vs. Detective Conan, The Movie, der überraschenderweise im August ins Kino kam, womit keiner wirklich gerechnet hatte. Der kam ja mehr ja, aus der Hinterhand. Genau, der lief dann entsprechend im Kino und seit November ist das Crossover auch auf DVD und Blu-ray erhältlich. War auf jeden Fall spektakuläre Meldung, nicht? Dass Lupin gezeigt wurde. Man hatte ja auch immer im Vorfeld natürlich spekuliert, zeigen sie Film 22, zeigen sie dann doch Film 23, halt in japanischer Sprachfassung und mit deutschen Untertiteln, oder dann zeigen sie Film 22 synchronisiert. Also das war alles so ja, ein bisschen ja, durcheinander oder neu, so wie wir es nicht kannten bislang. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan. Also Conan kann gerne öfter im Kino laufen. War auf jeden Fall ziemlich schön, dass Film 22 gelaufen ist, aber auch Lupin. Ich war sehr positiv angetan von dem Film, und hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Kinobesuch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich persönlich freue mich auch jedes Jahr sehr, wenn ein Conan-Film oder mehrere ins Kino kommen, weil es ist einfach, ja, was Besonderes, wenn man Conan nicht nur zu Hause auf DVD oder Blu-ray erleben kann, sondern eben auch in so einem Kinosaal mit vielen Menschen, riesen Leinwand, super Sound und all sowas. Das ist noch mal was anderes und ja, deswegen war ich da immer sehr gehypt und als die Filme angekündigt wurden, war dann immer klar, hey, da gehe ich auf jeden Fall hin und hatte mich dann auch sehr auf das Crossover gefreut, weil das ja mal so, ja, eher aus der Reihe schlug. War auch gespannt, wie die Fans das so aufgenommen haben, weil ja Lupin nicht so bekannt ist bei uns. Ich glaube, es gibt sonst nur sehr wenige Ableger davon, die man eventuell nicht kennen könnte. Und ja, aber ich muss sagen, das Kino war dennoch, ja, ich sag mal, recht gut gefüllt. Also waren auf jeden Fall ein paar Zuschauer da und ich denke mal, der Film wurde auch sonst gut aufgenommen, da wir ja erst kürzlich, wie gesagt, auch den Home-Video-Release gefeiert haben. Also ich muss sagen, bei mir ist das auch so, dass diese Kinofilme, das ist dann, wird dann in den Kalender reingeschrieben, das Datum, und dann wird dann das auch nach Möglichkeit freigehalten, dass man da hingehen kann. Und ich muss sagen, das ist im Deutsch Dann läuft der Kinofilm. Das macht nochmal ein anderes Feeling, als wenn man es wirklich auf Japanisch gucken würde mit Untertiteln. Weil da kommt irgendwie das Kinofeeling, finde ich persönlich, nicht so gut raus. Aber wenn man das dann so hat und da drin sitzt, einfach ein tolles Gefühl. Und wenn man sich dann mal an die Zeit zurückerdenkt, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, da wäre das ja undenkbar gewesen, dass Detektiv Conan im Kino läuft. Von daher ist das wirklich für mich wahrscheinlich eines der größten Highlights, Conan im Kino zu haben. Und hat mich mega gefreut. Und ich hoffe sehr, dass Kase das auch im nächsten Jahr schafft fortzuführen. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass es weitergeht mit den Kinoveröffentlichungen oder Kinopremieren. Vor allem in deutscher Synchro ist ja auch immer sehr beliebt. Ja, was Kase im letzten Jahr noch geschafft hat, beziehungsweise eher Anime on Demand, was ja zu Kase gehört, dass die Detective Conan Filmreihe komplettiert wurde. Im Juni war das der Fall. Seither haben wir alle Detective Conan Filme bei Anime on Demand. Das war ja vorher kurioserweise nicht der Fall. Da haben immer 1, 2, 3 dazwischen gefehlt. Das war immer sehr bitter, weil man dann doch wieder auf die DVD oder Blu-ray zurückgreifen musste. Aber jetzt haben wir tatsächlich alle Detective Conan Filme bei Anime on Demand. Das heißt, ihr könnt die dort ohne Probleme gucken. Genau, und auch die neuesten Kinoabenteuer kommen natürlich immer wieder zu Anime on Demand. Das heißt, Film 22 ist dort auch. Und das Lupin Crossover? Ist auf Anime on Demand, ja. Sehr gut, ja. Das Lupin Crossover ist natürlich auch da. Ihr wisst es alle. Genau, machen wir weiter mit sonstigen Meldungen, die es nicht zum Anime in Deutschland-Bereich geschafft haben, aber trotzdem erwähnenswert sind. Im Februar wurde ein Handyspiel von Conan angekündigt, nämlich Detective Conan Runner, das dann auch im Juni entsprechend für iOS und Android veröffentlicht wurde. Aber Achtung, leider nur in Deutschland, in Österreich tatsächlich noch nicht. Also falls ihr aus Österreich kommt und diesen Podcast hört, habt ihr keine Möglichkeit, Conan Runner zu spielen. Leider muss man tatsächlich sagen, ich verstehe nicht, warum das in Deutschland verfügbar ist, in Österreich aber hingegen nicht. Ja. Genau, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön, dass wir ein weiteres Spiel von Conan hier in Deutschland haben. Das erste war ja die Mirapolis-Ermittlung, die ich glaube 2008 oder 2009 für die Wii erschienen ist, die auch inzwischen komplett vergriffen ist. Und von daher schön, dass wir ein Handyspiel haben, auch wenn es kein, ja, Detektiv-Handyspiel ist, sondern halt so ein klassischer Runner, der, ja, wirklich 0815 ist, nur mit aufgesetzten Conan-Gesichtern. Aber es kommt immer neuer Content, quasi wöchentlich. Und ja, schaut dort gerne mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wie gesagt, Deutschland, iOS, Android. Ja, macht Spaß. Ja, ich bin auch ein großer Fan des Spieles, muss ich wirklich sagen, weil man da ja echt viel erleben kann. Und durch die ganzen Events, die die Entwickler immer nachschieben, es hat man eigentlich auch immer irgendwie was zu tun. Und dann, wenn so besondere Anlässe waren wie Halloween oder Weihnachten, dann gab es eben auch spezielle Charaktere zu gewinnen oder zu erspielen, sagen wir mal. Und dann gibt es besondere Belohnungen, die man in dem Spiel erhalten kann. Und man kann echt sehr viel Spielspaß damit verbringen. Und es ist auch komplett kostenlos. Genau, das muss man noch dazu sagen, ja. Also ihr könnt In-App-Käufe tätigen, die sind aber nicht zwingend. Also ihr könnt es erstmal kostenlos runterladen und dann euch entscheiden, ja, da möchte ich Geld investieren oder nein, da möchte ich kein Geld investieren. Quasi so, wie es bei jedem anderen Spiel, Handyspiel heutzutage, ja auch üblich ist. Fast jedem, ja. Ja, was ich noch gerne persönlich erwähnen möchte dazu, ist halt, wie gesagt, es ist kostenlos spielbar. Man hat da die verschiedenen Leben, die man aufbrauchen kann. Da muss man wieder eine gewisse Zeit warten, bis die sich aufgefüllt haben. Aber ich finde, im Vergleich zu anderen kostenlosen Spielen, die das gleiche System haben, ist es bei Conan wirklich angenehm, weil man nur pro Leben, sag ich mal, ich glaube, 10 Minuten warten muss, während man bei anderen Spielen, die ich kenne, da muss man eine halbe Stunde warten und 10 Minuten ist schon wirklich sehr großzügig bemessen. Also gefällt mir. Ja, dann hatten wir noch die Meldung aus dem Dezember, dass Magic Kaito 1412 bei Netflix verfügbar ist. Also falls ihr Netflix-Abonnent seid, Magic Kaito 1412 ist jetzt bei Netflix verfügbar, genauso wie bei Animax On Demand und bei Wakanim Premium wohlgemerkt. Also falls ihr 1 der 3 habt, schaut doch gerne rein. Netflix ist eben jetzt dazugekommen. Für alle Netflix-Abonnenten Magic Kaito 1412 unbedingt anschauen, ja? Sehr gut. Dann springen wir über zum Manga in Deutschland-Bereich. Da haben wir wieder einige neue Manga-Bände, die veröffentlicht wurden. Sowohl reguläre Bände, Sonderbände aus Japan und Sonderbände aus Deutschland. Wobei, hatten wir einen Sonderband aus Japan? Ja, hatten wir tatsächlich auch. Im März ist erschienen Band 95, also wieder ein regulärer Band. Im April kam die Double Face Edition. Das war ein japanischer Sonderband. Nicht wahr? Ja. Genau, im Juli ist erschienen Dead or Alive, auch ein japanischer Sonderband, wenn mich nicht alles täuscht. Im September erschien Band 96, ein japanischer Band. Ja gut. Ja. Genau. Und, danke. Und im Oktober Creepy Cases, ein Deutschland-exklusiver Sonderband mit gruseligen Fällen. Ja. Ja, oh, ja, wunderbar. Alle hier mal reingequarkt. Ja. Genau, haben wir auch jeweils einen Podcast zu gemacht, zu allen möglichen Bänden. Viel interessanter ist wahrscheinlich, was für kommendes Jahr angekündigt wurde, nämlich steht noch aus Bourbon on the Rocks, das angekündigt wurde im April schon, das noch nicht erschienen ist, und die Black Belt Edition, die ist auch noch angekündigt für kommendes Jahr, das wurde im November angekündigt. Genau, ansonsten seit November gibt es bei Egmont Manga im Shop, Online-Shop, eine kleine Aktion. Wenn ihr dort etwas bestellt für über 10 Euro, dann bekommt ihr eine Postkarte im Conan-Motiv dazu, aber nur solange der Vorrat reicht. Wir wissen nicht, ob diese Aktion noch läuft, wenn dieser Podcast draußen ist, aber ja, vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, dort noch eine exklusive Conan-Postkarte abzugreifen. Ihr seht das auch immer in eurem Warenkorb, wenn die Postkarte dort hinzugefügt wird, dann bekommt ihr sie höchstwahrscheinlich, wenn nicht, dann lieber nicht bestellen und zu eurem Buchhändler vor Ort gehen. Nein, Spaß. Ja, also hat mich auf jeden Fall gefreut. Das mit der Postkarte lohnt sich nämlich. Habe ich mir natürlich auch mal nicht nehmen lassen, dann was zu bestellen. Sieht sehr hochwertig aus, schönes Motiv. Und ja, zu den Sonderbänden vielleicht noch. Bourbon on the Rocks, das ist wohl eher das, was mich interessiert persönlich, als der Makoto-Sonderband. Bin natürlich auf beide irgendwie ein bisschen gespannt. Wobei ich schon glaube, beim On The Rocks wird das rocken. ja. Und natürlich schön, dass wir Sonderbände, dass sie das überhaupt nach Deutschland schaffen und dass sie so gekauft werden, dass sich das lohnt, hier Deutschland, auch Deutschland-exklusive Sonderbände zu veröffentlichen. Da kann ich mich nur wiederholen, was ich vorher schon beim Kino gesagt habe. Das wäre ja auch vor einigen Jahren undenkbar gewesen und so. Und jetzt haben wir da so einen großen, weiß nicht, so viel Auswahl, das ist wirklich toll. Und ja, was den normalen Band angeht, natürlich, da kann man nur so das veröffentlichen, was in Japan da ist. Da kann man den veröffentlichten Rhythmus nicht groß erhöhen. Aber ja, Band 95, Band 96 waren auch tolle Bände. Ja, Band 97 ist ja auch schon angekündigt für Deutschland nächstes Jahr, kommt am 18. Dezember diesen Jahres noch. Beziehungsweise kam raus in Japan und am 5. März 2020 dann auch in Deutschland, laut Egmont Shop aktuell. Also gehen wir mal einfach davon aus, dass das eingehalten wird. Und auch Band 98 steht schon im Egmont Shop, der in Japan, den es noch nicht mal gibt, der steht für den 3.9. drin. Ob es das eingehalten werden kann, werden wir dann auch innerhalb des Jahres sehen. Leider, ich finde, wir können nicht das Jahr so recappen und Band 95 dabei erwähnen, ohne zu erwähnen, dass wir ja dieses Jahr dann damit begonnen haben, die Directive Con Weekly Kapitel in Bandform zu gießen und dass die ersten beiden, also vor allem der erste, aber auch der zweite Schritt, damit leider ziemlich große Fettnäpfchen waren, in die sich Egmont Manga quasi reingeschmissen hat. Ohne zu zögern, möchte man fast meinen. Und ich finde es immer noch sehr schade, in welchem Zustand dieser Band 95, der ja wirklich, Johannes hat es ja gesagt, das war ein toller Band, und der hat inhaltlich, ist vielleicht einer der wichtigsten Conan-Bände, vielleicht sogar aktuell der wichtigste Conan-Band, den man haben kann, den man lesen kann. Da ist so viel drin. Und dass gerade dieser Band mit so vielen Fehlern durch die Directive Con Weekly-Veröffentlichung und so viel Inkonsequenz, so vielen vermeidbaren Fehlern gespickt ist, ist eine Schande für einen professionellen Verlag, würde ich schon so sagen. Ja, hat auf jeden Fall das Erlebnis des tollen Bandes inhaltlich getrübt. Ja. man muss sagen, wichtigster Band deswegen, weil dort wahrscheinlich der Klassenfahrtfall meinst du und natürlich auch die Enthüllung des Bosses der schwarzen Organisation, ohne hier irgendwas vorwegnehmen zu wollen. Und das erste Mal Elena und Atsushimiano richtig gesehen. Okay, ja, das auch. Die ganze Sache in der Villa Kodo mit Amuro und Akai. So. Ja. Ist schon ziemlich also, was drin in diesem Band. Ja, viele Fans, die halt sonst nicht wirklich alle Bände lesen, die könnten sich eventuell ja sagen, oh, da wird der Boss enthüllt oder da geht's um hier Kyoto und die Liebesgeschichte zwischen Ran und Shinichi geht massiv weiter, dann kaufe ich mir doch diesen Band und dann sehen sie ja das Ausmaß, was halt passiert ist von Egmont Manga und denken sich dann, ja, da muss ich mir die anderen Bände auch nicht kaufen, das ist... Ja, so ein Aushängeschild dann doch zu haben, ist halt tatsächlich wirklich nicht schön, wie du schon angesprochen hattest. Also inhaltlich wirklich sensationell. Ansonsten, ja, für die Details hört gerne in unserem detaillierten Podcast zu Band 95. Ich möchte das hier nicht unbedingt nochmal groß platt treten, aber es ist wirklich schade, dass der Band, ja, quasi ein großer Umbruch war im Vergleich zum vorigen Band, um das positiv zu formulieren. Ja. Einfach, ich denke einfach schade, dass man die Möglichkeit genutzt hat, Fehler oder das System Comic Weekly perfekt zu nutzen, um zu sagen, okay, wir können Fehler, die wir dort gemacht haben, für die Banderscheinung einfach ausmerzen und dass man diese Möglichkeit nicht genutzt hat oder auch das Versprechen da nicht eingehalten hat. So das, ja, das ist einfach schade. Hoffen wir, dass es mit dem neuen verantwortlichen Redakteur nicht 10 Auflagen braucht, bis mal ein Fehler korrigiert wird, wie es in der Vergangenheit ja durchaus mal vorkam. Oder es noch Bände gibt, wo in der 16. Auflage auch immer noch von Yumiko Kudo gesprochen wird, anstatt von Yumiko Kudo. Oh je, oh je. Aber, ey, ne? Neuer verantwortlicher Redakteur, neues Glück. Ja, aber wo du es gerade ansprichst, wir hatten ja auch mehrere Sonderbände, die neu erschienen sind, wo alte Kapitel reingenommen wurden, die auch nicht nochmal überarbeitet wurden. Von daher sollten wir die Erwartungshaltung vielleicht gedämpft halten. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und was ich positiv anmerken möchte, der Creepy Cases Sonderband hat wirklich, also in meinen Augen, positiv hervorgestochen, denn die Fallauswahl war eigentlich makellos und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und hey, wir kriegen jetzt, seit Marco Walz am Ruder ist, kriegen wir jetzt auch die alternativen Cover der aktuellen japanischen Bände auch immer im jeweiligen Band. Also von daher, es ist ja Potenzial da, dass Sachen anders werden können als noch in der Vergangenheit. Hoffen wir, dass das dann auch wirklich irgendwann mal passiert. Mal sehen, wann Band 95 seine zweite Auflage bekommt. Da werden wir natürlich auch ganz besonders drauf achten. Ja, definitiv. Aber es dauert ja immer noch eine Weile. Ich meine, wir sind gerade mit der zweiten Auflage bei Band 84, 85 oder so. Also, ja. Okay, Con-Fans, ihr wisst, was zu tun ist. Bei der nächsten Convention einfach mit so 1.000 Euro zum Egmont-Stand gehen und sagt, ich will all euer Con 95 Inventar haben, dass die dazu gezwungen werden, eine zweite Auflage zu drucken. Die würden gucken, ja. Die würden sich auch nicht beschweren. Wenn jeder einen Band kauft von den ganzen Hörern, dann kommt schon was zusammen. Ich glaube, die 1.000 Euro sind besser investiert, wenn man sie direkt an den Redakteur gibt. Also das könnt ihr auch machen und sagen, hier, das sind noch ein paar Fehler. Ja, besser die mal aus. Das wär vielleicht auch eine gute Idee. Ansonsten, was das kommende Jahr angeht, wie gesagt, 2 Sonderbände bisher angekündigt, nämlich Bourbon on the Rocks und die Black Belt Edition, einer zu Bourbon entsprechend und einer zu Makoto. Ist, wie ich schon gesagt hatte, auch in einem News-Podcast ein recht dünnes Programm, wie ich finde, für die kommenden Monate, was die Sonderbände angeht. Ich weiß noch, dass Lasse gesagt hatte, wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Ja, das mag durchaus angehen, aber ja, ich hätte mir tatsächlich mehr erhofft und hoffe, dass auch dann im Laufe des Jahres noch mehr kommt. Philipp. Mal abwarten. Es gibt immer noch in Japan die Special Romance Edition 2 und 3. Ne? Die Geister, die man rief und so. Das kann auch kommen. Ja. Würde ich nehmen. Besser schlechter Conan als gar kein Conan. Ja, besser. Würde ich auch nehmen. Oder, zu den Filler-Episoden kommen wir später. Ich glaube, wir würden die Heiji und Kasua Selection, also vielleicht. Ja, wir würden es kaufen, bin ich mir relativ sicher. Wenn schon, dann für den Podcast. Genau, und Lasse hat, glaube ich, auch mehrfach schon gesagt, dass der Bourbon on the Rocks ein Testlauf ist für Zero's Tea Time, dass er möglicherweise nach Deutschland kommen könnte, was ja immer schon mal mehrfach angedeutet wurde von Egmont Manga auch in Social Media. Von daher kauft euch unbedingt Bourbon on the Rocks, wenn es rauskommt. Ja, wenn ihr Zero's Tea Zeit sehen wollt. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann macht irgendwas anderes. Gut, dann machen wir weiterhin mit Manga in Deutschland, mit Detective Conan Weekly. Da sind auch wieder einige Kapitel erschienen. Zunächst der wichtige Hinweis, seit April wurde die Veröffentlichung von Detective Conan Weekly verschoben. Nämlich erschienen sie vorher am Donnerstag. Das wirkt jetzt so surreal. Ja, war tatsächlich so, ne? Und jetzt erscheinen die Kapitel immer am Montag, nachdem das Kapitel in Japan veröffentlicht wurde. Also in Japan erscheint es am Mittwoch. Und am Montag drauf kriegen wir das jetzt in Deutschland präsentiert. Die Gründe dafür kann euch Lasse nochmal ans Herz legen, nicht wahr? Ja, Egmont Manga hat sich eine wahnsinnig schnelle Methode zugelegt, um das alles aufzuarbeiten, redaktionell, übersetzungsmäßig, mit dem Lettering und alles. Und die Kapitel waren immer einen Tag nach Japan-Release, immer am Start. Doch leider sind diese so relativ kleinen Online-Versandhändler, wie zum Beispiel sowas wie Amazon, hat man vielleicht schon mal von gehört, oder Google, die kommen da leider mit diesem wöchentlichen, sehr knappen Veröffentlichungszeitraum, kommen die ja nicht so gut mit klar. Und deswegen gab es immer wieder Probleme und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, eben nicht mehr einen Tag, sondern dementsprechend am nächsten Montag zu veröffentlichen. Das war zumindest die Begründung, natürlich mit etwas weniger augenzwinkerndem Sarkasmus. Aber ja, ne? Also, ich kann mir das bei Amazon vielleicht sogar wirklich vorstellen, weil die sind ja wohl scheinbar wirklich irgendwie sehr pingelig mit ihrem System, was man da irgendwie mit den Daten eingeben muss und so und wie das zu bearbeiten ist. Also vielleicht, eventuell kann ich mir das vielleicht sogar noch vorstellen, dass das irgendwie ist, aber ja, es wirkt halt so ein bisschen komisch, ne? Wenn man so sagt, ja, Amazon und Google und iTunes und Kobo kommen damit regelmäßig nicht klar, dass wir so kurzfristig Kapitel reinstellen. Also, vielleicht sind wir doch einfach nur mega unwissend, aber ja. Nun ja, aber ich sag mal so, es ist vielleicht auch eigentlich ganz nett, dass es am Montag veröffentlicht wird und dass das ein bisschen mehr Raum zum Atmen hat. Ja, es war ja auch Neuland in gewisser Hinsicht, dass man betreten hat mit der Veröffentlichung, zeitnahen Veröffentlichung, zumindest aus Egmont-Manga-Sicht. Und auch von den deutschen Manga-Verlagen hat das ja in der Form noch keiner wirklich gemacht. Von daher, ja, netter Versuch mit dem einen Tag, dass es da nicht geklappt hat, ist auch dann fair zu sagen, ja, wir verschieben das auf 5 Tage, mit Wochenende dazwischen, das muss man natürlich rausnehmen, dass es dann am kommenden Montag erscheint. Und bisher, und im letzten Wochen, Monaten sind die Kapitel ja eigentlich recht zuverlässig am Montag auch erschienen, nicht wahr? Na, sagen wir mal so, zuverlässiger. Es ist es okay. Ist nicht so häufig passiert wie am Donnerstag mal, aber es passiert schon noch immer noch. Zum Beispiel zuletzt eben Kapitel 1044, was jetzt auch nicht nur auf Amazon erschienen ist, auf Google, Kobo und iTunes nicht. Ja, früher war es mal so, dass nur bei Koba erschienen ist und bei allen anderen drei nicht. Also, ja, ne. Manche Plattformen machen da auch immer noch Stress. Naja, ne. Aber zumindest, das klang jetzt von mir vielleicht so ein bisschen flapsig, aber es ist zuverlässiger geworden. Ja, das stimmt schon. Ja, ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, dass man das nicht, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer man das nicht geschafft hat mit diesem einen Tag danach, weil ursprünglich war das System ja deswegen erdacht, dass man sagt, okay, die Leute, die illegal lesen, dass man die halt mitnimmt und dann sagt, okay, wir haben hier dieses Aktualitätsmerkmal, oder als Verkaufsargument zu sagen, okay, wir veröffentlichen es nur einen Tag danach und original und ihr könnt es zu einem relativ günstigen Preis, könnt ihr das lesen und so. Das fand ich, war schon ein gutes Argument und das hat man sich natürlich dann ein bisschen entzogen, wenn man es erst verschoben hat. Aber es ist natürlich toll, dass es überhaupt eine legale Möglichkeit gibt, hier auf dem deutschen Markt das zu schauen. Ich finde es in der Hinsicht auch immer noch schade, dass darauf verzichtet wurde, dass man eben die Möglichkeit dazu geschaffen hat, die Weekly-Kapitel, also als E-Book, auch im Egmont-Shop irgendwie zu kaufen. Da hieß es ja irgendwie, wir haben dafür nicht die Plattform in unserem Shop und die Möglichkeiten, um das so zu machen, wie wir das auf Amazon so machen können. Jetzt so im Nachhinein wäre es vielleicht nicht das Falscheste gewesen, das vielleicht irgendwie sich selbst zu erschließen, aber das ist natürlich auch nur Spekulation, weil wir wissen ja nicht, wie es verlagsintern und so aussieht, aber ich sag mal so, ich habe ja zuletzt auch wieder im Egmont-Shop bestellt für die Postkarte zum Beispiel, und der ist ja eigentlich ein moderner Online-Shop, ne? Und Egmont ist ja jetzt auch kein kleines Verlagshaus, also es wäre eigentlich schon ganz nett, wenn man irgendwie, wenn Egmont vielleicht auch für sich selbst so sagen könnte, hier, Leute, auf den anderen könnt ihr es auch erwerben, aber da kann es mal zu Verzögerungen kommen, weil das sind halt Fremdfirmen, das versuchen wir zu vermeiden, aber geht manchmal nicht anders oder es passiert halt, aber bei uns im Egmont Shop, da findet ihr es immer pünktlich zu diesem Zeitpunkt, das ist unser Shop, das garantieren wir. Das wäre vielleicht auch schön gewesen, dass man das vielleicht sagen hätte können und auch den eigenen Shop damit hätte bewerben können, aber nun ja. Ja, wenn wir noch einen Wunsch äußern können fürs nächste Jahr, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, weil Lasse gerade meinte, Egmont Shop könnte ja sagen, das ist der Punkt Kommunikation. Einfach mal sagen, okay, dann und dann kommt auch ein Kapitel raus oder es gibt jetzt mal eine Pause oder solche Sachen, dass das mal stattfindet. Häufig sind nur Platzhalter dann eingetragen bei den Kapiteln oder so. Das ist auch für Fans dann unzufriedenstellend. Und ja, dass man einfach sagt, okay, dann und dann kommt das neueste Kapitel raus. Das ist der aktuell geplante Rhythmus und das dann eben ein bisschen auch an Japan dann anpassen. Das wäre sehr wünschenswert tatsächlich, wenn da ein bisschen mehr aktivere Kommunikation erfolgen würde, beispielsweise über Social Media. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft von Egmont. Also ich verstehe auch nicht. Es ist doch, Con-Kapitel erscheinen ja inzwischen nicht mehr so häufig. Wir haben ja quasi, Aoyama hat ja quasi aus gesundheitstechnischen Gründen seinen Output quasi halbiert pro Jahr. Was für ihn, wenn er damit gesund bleibt, dann gönne ich ihm das auf jeden Fall und alles toll. Nur ich sag mal so, ist es denn dann wirklich zu viel Spam, dass an so 21 Montagen im Jahr mal der Egmont Twitter postet, hey, Kapitel Directive Con Weekly ist jetzt verfügbar. Das ist ja sowas Grundlegendes, ne? Also sowas ganz, ganz, ganz Grundlegendes. Jetzt nicht mal irgendwie mit Pausen oder so. Das ist also wirklich, was man fast mit einem Bot machen kann. Dass das irgendwie mal passiert, da muss ich dir recht geben, das kann ich nicht verstehen. Vielleicht wissen sie selber nicht, ob es dann erschienen ist und müssten dann erstmal überall nachgucken. Das sieht ja schon wieder Zeit nach sich. Aber eigentlich müssten sie ihre Produkte ja auch entsprechend bewerben. Und wir haben dazu ja auch einen separaten Podcast gemacht, ein Jahr Detective Conan Weekly, wo wir auch diverse Probleme aufgezeigt haben und wie man sie verbessern könnte. Ja, bisher hat sich da eigentlich nicht wirklich viel getan, muss man tatsächlich sagen. Und das finde ich auch insgeheim sehr schade, denn Detective Conan Weekly ist ein tolles Produkt. Es funktioniert ja auch, wie Lasse jetzt sagte, zuverlässiger als vorher. Und dann kann man das durchaus auch gut bewerben. Und es ist ja weiterhin verfügbar. Ja. Übrigens, falls ihr mal ein Detective Conan Kapitel vor dem japanischen Release lesen möchtet, lohnt es sich auch immer mal ein Auge auf Detective Conan Weekly zu werfen. Denn im August hatten wir tatsächlich den Fall, dass ein Weekly-Kapitel noch vor dem Japan-Release veröffentlicht wurde. Ganz genau. Man muss dazu wissen, wir haben ja so ungefähr 52 Wochen im Jahr. Da könnte man denken, so ein japanisches Manga-Magazin veröffentlicht dann wöchentlich 52 Ausgaben pro Jahr. Nicht ganz. Es gibt vier Wochen im Jahr, wo kein Magazin erscheint. Deswegen haben manchmal so Magazine so Doppelnummern, also 02-03 anstatt nur 02, weil man eben die Nummer aus der kommenden Woche mit dazu nimmt, weil die nächste Woche ist frei. Das passiert viermal im Jahr. Einmal im April zur Golden Week, einmal im August zum Obernfest und zweimal im Dezember zu Neujahr und Ende des Jahres. Feierlichkeiten im August, eben Obernfest dran. Das heißt, ein Directive-Con-Kapitel erscheint am einen Mittwoch, dann am nächsten Montag erscheint das Weekly dazu. Dann erscheint am Mittwoch danach, nach diesem Montag, aber nichts in Japan. Und dann am folgenden Montag kam dann trotzdem das Kapitel, was normalerweise, wenn es keine Magazinpause gegeben hätte, eben am letzten Mittwoch erschienen wäre, kam dann aber trotzdem im Weekly. Und in Japan kam es dann aber erst am Mittwoch, 2 Tage später raus. Und nun hatte sich das so begeben, dass dann Marco Walz hier auf Twitter dazu geäußert hat und einfach gesagt hat, ja, die Japaner haben uns nicht kommuniziert, dass da eine Pause war. Wir haben das Kapitel normal bekommen und fertig gemacht und deswegen haben wir es rausgehauen. Und dann kam dann am folgenden Montag nichts. Das heißt, die Pause hat sich bei uns im Prinzip nur ein bisschen so verschoben. Aber ja, wir hatten auf legale Weise die Möglichkeit, ein DATF-Con-Kapitel 2 Tage vor dem japanischen Release zu lesen. Eine sehr kuriose Geschichte, aber vermutlich mit dieser Magazinveröffentlichungsstruktur in Japan wäre es wahrscheinlich früher oder später, musste es dazu kommen. Ja, kuriose Nummer tatsächlich. Würde mich mal interessieren, ob da die Zugriffszahlen aus dem Ausland gestiegen sind oder so. dass dann vielleicht eine oder ein Japaner, der dann doch Deutsch kann, gesagt hat, oh hey, dann lese ich das mal im deutschen Shop. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht mitbekommen haben. Na, dann schauen wir uns doch mal an, was inhaltlich so passiert ist bei Detective Conan Weekly. Wir hatten in diesem Jahr 21 neue Kapitel, nämlich die Kapitel 1026 bis 1045. Die Weekly-Zahlen können ein bisschen abweichen, also wenn ihr nach den Kapitelnummern sucht, seid ihr auf der sicheren Seite. Das sind übrigens 4 Kapitel mehr als im Vorjahr noch. Und die Kapitel sind in 5 Fälle zu untergliedern. Das ist auch ein Fall mehr, als wir im letzten Jahr hatten. Genau, in Japan sind auch 2 neue Bände erschienen, nämlich Band 96 im April und Band 97 im Dezember. Genauso wie neue Bände von Zeros T-Zeit und der Täter ist Herr Hansawa. Die sind entsprechend auch mit erschienen. Genau, dann haben wir die Fälle und ich möchte euch gerne mal fragen, was denn euer Lieblingsfall war. Ich hatte sie mal hier unter Platzhalternamen sortiert, nämlich irgendwo im verschneiten Nirgendwo. Dann das Kräutersammeln, der chinesische Lackteller ist auch mit dabei, Momijis Herausforderung und jetzt ganz aktuell der Bart des Großmeisters. Damit ihr auch als Zuhörer einen groben Rahmen habt, welche Fälle denn in diesem Jahr so erschienen sind, weil zum Beispiel das irgendwo im Verschneiten nirgendwo ja doch wirklich vorkommt, als wäre es schon Jahre her, aber es ist tatsächlich dieses Jahr erschienen. Ja. Also ich muss sagen, persönlich sehr schwierig dieses Jahr, da absoluten Lieblingsfall reinzumachen. Ich kann in jedem Fall was finden, was mir gut gefallen hat. Im ersten, also irgendwo im verschneiten Irgendwo, war das Kuroda und Bourbon, dieses Setting, das hat mir ziemlich gut gefallen, dass Kuro und Conan da unterwegs waren. Beim Kräutersammeln, das war vielleicht eher der bisschen schwächere Fall, aber mit Rumi, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Chinesische Lackteller war für mich dann doch wahrscheinlich der prägnanteste Fall, weil mir dieses Setting zwischen, oder weil Masumi einer meiner Lieblingscharaktere ist, die ja doch da einige Screentime bekommen hat, zusammen mit Shuichi, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Das hat mir, wahrscheinlich war das der Fall, der mir am besten gefallen hat. Ein bisschen, das so ein bisschen untergeht, der Fall zwischen den anderen Fällen, die alle sehr gut waren, war Momijis Herausforderung, finde ich, weil sich dieses Setting zwischen Heiji und Momiji, die da noch aufgetaucht ist, ja, ich weiß nicht, und dass Heiji immer scheitert, die Liebe zugestehen mit Kasuha, das fand ich, ja, das finde ich nicht gut, das Setting, deswegen ist das so ein Fall, der persönlich von konstant eigentlich guten Fällen, wie ich finde, so ein bisschen schwächelt, und Bar des Großmeisters ist noch nicht abgeschlossen, aber Shukichi ist natürlich auch nochmal so ein Ding, was da herausstecht. Insgesamt also würde ich sagen, schon eine durchschnittlich gute Fallauswahl und fällt mir wirklich sehr schwer, da aber einen inhaltlichen Highlight herauszustellen. Geht mir absolut genauso. Jeder Fall hat für mich was Tolles. Ich fand Momijis Herausforderung insgesamt vielleicht noch besser als du. Für mich ist eher so das Kräutersammeln insgesamt der schwache Faktor des Jahres, oder der schwächere Faktor, auch wenn ich da auch viel wertschätzen kann in diesem Fall. Und mein Highlight wäre, glaube ich, auch der chinesische Lackteller, einfach weil die Charakterdynamiken, die da drin sind, sehr gut sind. Ich finde, da funktioniert die Comedy sehr gut, die Spannung funktioniert und der Fall war solide. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der chinesische Lackteller so insgesamt aus dieser Liste mein Lieblingsfall war in dem Jahr. auch wenn der Bart des Großmeisters sich viel Mühe gibt irgendwie, ist ja auch wahrscheinlich wieder haupthandlungsrelevant. Yusaku taucht auf, Shuichi verlässt das Haus ohne Verkleidung. Oh, wird das noch Konsequenzen haben? Wird ihn jemand sehen? Ah, alles spannend, aber das kann man vielleicht auch erst dann retrospektive beurteilen, wenn man die Konsequenzen oder Nicht-Konsequenzen davon erfährt, aber so insgesamt würde ich doch zum chinesischen Lackteller tendieren. Ja, kann ich mich euch anschließen? Wir hatten wirklich, ja, tolle Fälle im Weekly-Projekt dieses Jahr. Es ist toll, dass wir die Fälle haben. Ich möchte sie auch nicht mehr missen. Und ja, mir hat das mit dem Lackteller auch sehr gefallen. Eben die, ja, das Zusammenspiel, sag ich mal, zwischen Masumi und Subaru, wie die da so, ja, miteinander umgegangen sind und was man dann so, ja, alles erlebt hat und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Masumi als Charakter auch und Subaru mag ich auch und wie so die Akai-Familie so alles zusammen. Ja, gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass wir da in naher Zukunft auch noch ein paar Sachen von sehen werden. Ja, Momijis Herausforderung fand ich auch unterhaltsam. Ja, von daher, wie gesagt, hatten wir alles solide Fälle dieses Jahr. War keiner dabei, wo man irgendwie gedacht hat, ja, nee, hat mich nicht so interessiert. Also ist immer spannend, die Fälle zu lesen. Ja, mir tatsächlich das irgendwo im Verschneiden nirgendwo am besten gefallen. Aber auch die anderen Fälle, wie glaube ich Johannes schon sagte, die nehmen sich alle nicht viel, sind in etwa ja gleich gut. Von daher möchte ich auch nicht den einen Fall sonderlich groß hervorheben. Hat dieses Jahr zumindest im Manga keinen Fall, der wirklich krass hervorsticht. Ja, waren alle sehr schön zu lesen. Dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder ein paar Meldungen für euch. Ich führe euch mal so ein bisschen durch das Jahr durch. Zunächst hatten wir im März die Ankündigung, dass in Japan ein neues Spiel für die Nintendo Switch erscheinen soll, nämlich Detective Conan Skateboard Run, das angekündigt wurde. Ist es eigentlich inzwischen schon erschienen? Ich denke ja, wenn es im März angekündigt wurde. Ansonsten kommt es definitiv bald. Und die Chance, dass es nach Deutschland kommt, ist tendenziell eher gering, würde ich das schätzen. Bisher haben wir in Japan sehr, sehr viele Conan-Spiele für die PlayStation und diverse andere Konsolen, die alle nicht nach Deutschland gekommen ist, mit der einen Ausnahme eben die Mirapolis-Ermittlung für die Wii und eben das aktuelle Handyspiel Conan Runner, aber das lasse ich da mal ein bisschen außen vor. Und das, die Mirapolis-Ermittlung hat sich auch nicht wirklich gut verkauft bei der Wii, von daher stehen die Chancen für ein zweites Konsolenspiel in Deutschland tendenziell eher schlecht, würde ich sagen. Ja, finde ich persönlich eher schade, muss ich sagen, weil wenn man mal so nach Japan blickt, sie haben ja, wie du schon gesagt hast, sie haben echt viel Conan-Content für jede mögliche Konsole, also angefangen auch schon mit dem Game Boy damals oder Game Boy Color, also wirklich schon, ja, uralte Spiele, kann man sagen, und deswegen, ja, sie haben es mit einem Spiel versucht, klar, das war nicht so gut, aber ja, wir haben heutzutage PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 auch bald, da gab es auch gute Conan-Spiele für, also wird es noch geben, also denke ich mal, bin ich jetzt nicht so aktuell, was es in Japan so gibt, aber ich denke, eine zweite Chance hat eigentlich jedes Franchise verdient und ja, wie gesagt, die Mirapolis-Ermittlung ist Jahre her und klar, ich kann die Gründe jetzt als Publisher nicht nachempfinden, was da so gegensprechen könnte, aber ich würde mich freuen, wenn sie es nochmal mit einer anderen Konsole, vielleicht der PlayStation halt entsprechend mal nochmal versuchen würden. Vielleicht würden sich ja andere Verkaufszahlen ergeben. Meiner Meinung nach hätten sie eins der DS oder wenn dann 3DS-Spiele rausbringen sollen, weil diese Handhelds hatten so eine große Installbase. Okay, die Wii hatte auch eine sehr große Installbase, aber so diese Handhelds, das ja, DS, also so 2005 bis 2009, ja, ist eigentlich schon der Anime-Hype so ein bisschen ausgelaufen, aber so vielleicht um die Zeit vielleicht irgendwas da raushauen, wäre vielleicht so die beste Zeit und Möglichkeit gewesen, da irgendwie was zu machen. Ne? Weil ich meine, ich habe auch irgendwie auf irgend so ein billiges Naruto-Spiel auf dem DS damals gespielt und ich war nicht mal Naruto-Fan. So wirklich, hab nur mal im Fernsehen irgendwie ein bisschen reingeschaut und dann damals eher so casual da in dem Bereich gewesen, dann, oh ja, hier Naruto habe ich doch im Fernsehen gesehen, kaufe ich mir für den DS. Ich habe ja meinen DS und zock damit ganz viel und das wäre vielleicht so die beste Gelegenheit gewesen, da was zu machen, aber vielleicht hat die Mirapolis-Ermittlung als Testballon einfach zu viel kaputt gemacht. Ich denke auch, ja, daran wird es wahrscheinlich liegen. Ich sag mal, mir würde ja ein internationaler Release reichen auf Englisch und dann sagt man, okay, digital wird das veröffentlicht und dann können sich die Leute downloaden. Das würde mir ausreichen, exklusiv Deutschen würde ich ja gar nicht, oder fordere ich gar nicht, weil ich glaube, da ist der Markt einfach zu klein dann dafür, aber ja. Ja, ansonsten, was noch passiert ist, im Juni ist ein neues Opening gestartet, Opening 50, Answer. Im August haben wir Ending 60 bekommen, Sissy Sky. Genau, im September ist mangatechnisch Zeros T-Zeit pausiert, kurzzeitig ein neues Spin-Off gestartet. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Sissy Sky. Alle reden über dieses Ending. Und es sind vor allem die ganzen Halbra-Fans, die halten dieses Ending so ab. Ja, nee, aber das ist so, oh ja, jetzt im Januar kommt ein neues Ending, da muss ich aber wirklich anstrengen, um besser als Sissy Sky zu sein. Wo ich mir denke, oh, also jetzt mal, ne, die Kirche im Dorf lassen. Sissy Sky war okay, okayer Song, nur weil er jetzt zur Abwechslung mal in einem Ending mehr Halberer als Con-Szenen drin waren, ist es jetzt nicht die Krone der Schöpfung der Endings des Anime. Also da würde ich dir als Halberer-Fan widersprechen, muss ich sagen. Ja. Oh, der Halberer-Ran-Konflikt hier im Podcast. Also, Hilfe. Ey, ich fand's auch gut, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra. Also, Da würde ich manchem Halberer-Fan vielleicht mal empfehlen, ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben. Nein, okay, also um da auch ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ich fand es schon sehr gut, muss ich sagen, aber hast natürlich recht auch, dass viele Standbilder benutzt wurden und so. Man kann da an diesem Ending auch schon Kritikpunkte finden, ja. Aber es war natürlich insgesamt, hat es mir schon sehr gut gefallen. Und wenn Ending 61 nicht mindestens genauso viel Halberer hat, ja, dann kann das nur ein schlechteres Ending werden, ja. Vielleicht, wenn man noch so Masumi mit reinbringt, dann wäre das für mich noch so ein Pluspunkt, wo ich sage, wow, das Ending ist ja noch besser. Ja, aber unwahrscheinlich. Mal quetscht mal wahrscheinlich die Familie Akai irgendwie rein, weil zu in der Nähe von Film 22 durfte Amuro da mit Con lang rennen und ah, ja, stimmt, ja, rennt die Familie Akai rennt einem Zug hinterher in dem neuen Ending wahrscheinlich. Genau, ansonsten wie gesagt, Zeros T-Zeit pausiert, neues Spin-Off gestartet, dazugehörig natürlich. Hatten wir auch lang und breit drüber diskutiert. Im Oktober gab es ein Detective Conan Special Concert 2019 in Osaka, das stattgefunden hat. Es ist ein Kaito Kid Guidebook erschienen, auch im Oktober. Genau, im November wurde angekündigt, dass im Januar in Japan, also jetzt demnächst, ein neues Opening und ein neues Ending starten werden. Genau. Und im Dezember ist die Collaboration Best, eine neue Best-of-CD mit Breakers, erschienen. Ganz frisch auch auf den Tisch. Ich find's gut, dass man weitere Best-of-CDs so veröffentlicht. Es macht vermutlich jetzt nicht mehr für viele Teilnehmer oder beziehungsweise Beiträger zu Detective Con im Anime Sinn, noch irgendwie eine Compilation rauszubringen. Weil so viele gibt's ja nicht mehr, also vielleicht noch Bees und Garnet Crow gibt's ja nicht mehr, aber könnte man irgendwie noch ein Best-of machen. Kam mir gerade nur so in den Sinn, weil der eben angesprochene neue Admin des Con-Forum Zero hatte ja dazu auch im Con-Forum in einem Thread nochmal zu dem Collaboration Best diese Frage eben nochmal angestoßen, wie man das findet, dass Compilations kommen, ob das gut und sinnig ist. Und wenn ihr euch als Zuschauer da jetzt eine heiße Meinung zu den Nägeln brennt, könnt ihr ja vielleicht in dem Thread auch noch mal im Con-Forum vorbeischauen und dazu eure Meinung abgeben. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit den japanischen Filmen. Da ist ja in Japan auch wieder ein neuer Film erschienen, nämlich Film 23, The Fist of Blue Sapphire. Da hatten wir zu, also die Veröffentlichungszeremonie dazu ging ja schon im letzten Jahr los. Entsprechend im Oktober, November und Dezember kam natürlich auch schon einiges. Januar wurde dann das Filmplakat veröffentlicht, das offizielle. Im Februar wurden die Gastrollen und Sprecher vorgestellt, im März anschließend das Musikvideo zum Ending herausgegeben und dann im April ging es letztendlich los und der Film ist gestartet, auch wieder sehr erfolgreich. Es ist, glaube ich, sogar wieder der erfolgreichste Conan-Film aller Zeiten geworden, nicht wahr? Ja, genau. Oh, gut, das kam Hat wie aus der jetzt Pistole auch, geschossen, ja. ja, hat jetzt auch international über, also es hat diese 10 Milliarden Yen-Marke geknackt insgesamt mit weltweit, aber in Japan ist es noch so bei 9,8 Milliarden Yen geblieben, weswegen jetzt spekuliert wird, ob Film 24 der erste Film der Reihe sein wird, der es in Japan auf über 10 Milliarden Yen Einspielergebnis bringt. Die haben dafür auch also Heiji ist der so und so viel Milliarden Yen Mann, Amuro ist der so und Aha. so viel Milliarden Yen Mann, Makoto, bzw. Kaito Kid ist der 9,8 Milliarden Yen Mann und vielleicht wird dann Akai der über 10 Milliarden Yen Mann. Das klingt ja hier ganz nach One Piece und nach Steckbriefen und sowas. Ja. Da fiebern die japanischen Fans gerade drauf hin in Bezug auf das Einspielergebnis. Und es ist ja eigentlich abzusehen, dass Film 24 das nochmal schlagen wird, denn wir hatten in den letzten Jahren ja immer einen neuen Besucherrekord oder was heißt Besucherrekord, Umsatzrekord. Von daher wird Film Ja, hey, und 24, ja? die Auslandsverwertung, also jetzt mal abgesehen nur von Japan, also mit Ausland und so hat er ja schon diese Marke geknackt und das wird ja auch immer mehr. Also es ist ja jetzt teilweise schon, es werden wieder englische Dubs angefertigt, zum Beispiel auch von Con-Sachen, irgendwie Episode One hat einbekommen. In Spanien, in Katalonien, wurde Film 23 auch irgendwie relativ bald auch so, hat auch so eine Kinoauswertung bekommen, wie wir das für Film 21 bekommen haben. Und natürlich Film 23 war in Singapur, weil das da gespielt hat, wurde das natürlich da auch früher veröffentlicht. Das heißt, diese internationale Auswertung, die ja ein Dragon Ball Broly und ein One Piece Stampede bzw. Gold ja sehr viel hatte, wird jetzt auch so langsam bei Conan, was man so mitbekommt, langsam immer mehr. Das heißt, auch im Ausland ist da vielleicht für den Meisterdetektiv inzwischen auch ein bisschen mehr was zu holen. Und das trägt natürlich nur dazu bei, dass die Filme immer erfolgreicher werden. Ja, wir sehen das ja auch am eigenen Leib sozusagen in Deutschland. Da werden die Filme jetzt auch in den letzten Jahren vermehrt ins Kino getragen. Nicht nur von Conan natürlich, sondern von allen. Aber das trägt natürlich auch zum Gesamtbild mit bei. Und ich finde es sehr schön, wenn Conan auch international sehr publik gemacht wird. Und ja, gefällt mir immer sehr auch, dass also davon abgesehen, dass in Japan immer neue Verkaufsrekorde gebrochen werden. Das ist ja schon sensationell. Und wenn es dann noch international auch gut läuft, ja, dann hat man eigentlich nichts zu meckern. Dann kann sich Aoyama wirklich ein bisschen Zeit nehmen für seine nächsten Kapitel, die ich ihm auch sehr gerne gönne, übrigens. Ja, und freue mich, dass die Filme so gut laufen, ja. Ja, hey, vor 2 Jahren hat Conan mehr als Infinity War in Japan eingespielt, dieses Jahr 2019 mehr als Endgame. Und hey, nächstes Jahr, Film 24, erscheint am selben Tag im Kino wie das Live-Action-Remake von Disneys Mulan. Das heißt, Disney, Conan wird mal wieder eure Träume zerquetschen. Sorry. Ja, genau. Ich erinnere mich an diese Übersicht, wo der Marvel-Film überall in der ganzen Welt auf Platz 1 war, nur in Japan nicht. Dort eben der aktuelle Conan-Film. Das Bild habt ihr bestimmt auch gesehen. Das ist ja überall rumgegeistert. Fand ich sehr, sehr interessant. Genau. Ansonsten sind natürlich auch schon erste Details zum 24. Film bekannt. Wir hatten das im letzten News-Podcast schon angekündigt, dass da etwas bekannt sein wird. Lasse hatte auch fleißig, ja, Informationen zu japanischer Titel, Aoyama-Poster. Erster Trailer ist da, alles das, was man passend zum Jahresabschluss so braucht, nicht wahr? Genau. Hiro no Dangan, The Scarlet Bullet. Wir haben diesmal seit längerem mal wieder kein englisches Wort im Titel, aber dafür weiterhin eine Farbe. Die Akai-Familie spielt eine zentrale Rolle, wo auch Yumi so ein bisschen mit dazu gerechnet wird, tatsächlich schon. Aoyama bezeichnet sie immer scherzhaft so als die Braut der Akai-Familie, weil sie so an Shukeshi dranhängt. Genau, es wird stattfinden zu den World Sports Games, die im Film in Japan stattfinden, die natürlich eine offensichtliche und markenrechtsschonende Anspielung auf die Olympischen Spiele 2020 sind, die natürlich in Tokio stattfinden. Im nächsten Jahr war eigentlich, es war abzusehen, dass Conny sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen würde, um darauf Bezug zu nehmen. Und gleichzeitig dazu soll in Japan die erste Vakuumtunnel-Magnetschwebebahn der Welt in Betrieb gehen, die Japanese Bullet, so wird das heißen. Tatsächlich baut Japan aktuell eine erste richtige Shinkansen-Magnetschwebebahnlinie. Allerdings sind Vakuumtunnel noch Zukunftsgeräte. Das kann man in der aktuellen modernen Zugfahrt noch nicht umsetzen. Das heißt, Conn vermischt da so ein bisschen etwas, was aktuell in Japan gebaut wird, mit ein bisschen Zukunftstechnologie. Ist ja auch immer ganz cool. Und da wird eben die Akai-Familie eine große Rolle spielen. Das FBI ist wieder mit von der Partie. Und wir sehen im Trailer schon, wie irgendwie Masumi mit Subaru kämpft. Eine Sache, ich mag ja Film 20 nicht. Und ich bin bei Film 24 so, sollte das nicht vielleicht lieber Manga passieren, will ich das so sehen? Aber eine Sache, die dieser Film schon mal besser macht, Shuichi Akai läuft außerhalb der Villa Kudo nicht als er selbst rum wie in Film 20, sondern hat seine Subaru Okia-Verkleidung an. Das schon mal ein Vorteil vor Film 20. Immerhin schon mal eine Sache. Ja. Ja, und genau, der erste 30-Sekunden-Trailer ist wie gesagt schon draußen. Tatsächlich hat man diesmal auf das Directifon-Theme im ersten Trailer verzichtet, sondern eher so eine Spannungsmusik. Und es wurde auch fast gar nichts gesagt, sondern sie haben sehr auf diese Thriller-Spannungsatmosphäre gesetzt, mit den Streichern, die schnell und hoch quietschen. Und ja. Es ist, wie es ist. Es ist natürlich auch ein bisschen, ich sag das jetzt so, es ist natürlich ein bisschen Routine inzwischen, weil wir kennen ja die Abläufe, wie das so funktioniert mit den Con-Ankündigungen. Aber es ist doch jedes Mal wieder, man kommt schon gut in den Hype rein, wenn man sich drauf einlässt. Mhm, genau, ja. Das ist ganz nett. Und die Aoyama-Poster ist ja so schön anzusehen, also herrlich. Finde ich gut. Ich mag das alles. Ja, ich muss sagen, mir hat der Trailer auch sehr gut gefallen. Das ist natürlich, ich glaube, außer zwei, drei Sätze nichts gesprochen worden. Aber ja, ist natürlich dieses. Muss ja auch nicht. Ja, muss auch nicht tatsächlich, wenn man da Bilder für sich sprechen lassen soll, ne? Wie das der Film halt so macht. Das, ja, ist eine gute Sache und ich denke mal, dass man die Olympischen Spiele 2020 mitgenommen hat, das ist doch ganz klar. Ja, also, das wäre ja die verpasste Chance des Jahrhunderts, wenn man es nicht gemacht hätte. Von daher. Ja, war das dieser Themenschwerpunkt eigentlich da schon abzusehen. Und ja, bin auf jeden Fall schon in diesem Hype drin, würde ich sagen. Ja, schließe ich mich an. Wie vorhin bereits gesagt, ich mag die Familie Akai sehr. Und ja, der Trailer zeigte schon viele Einblicke aus der Familie. Also zumindest, dass die Familie vertreten sein wird sehr stark. Und ja, von daher freue ich mich sehr, dass der Film kommt. Dass wir in Deutschland nicht zu lange auf irgendwelche Filmveröffentlichungen warten müssen. Vielleicht kommt ja mal wieder ein Kinofilm mit deutschen Untertiteln. Bin ich gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird. Und ich bin sehr sicher, dass der Conan-Film im nächsten Jahr den diesjährigen wieder überholen wird. Ich habe mich ja inzwischen davon überzeugen lassen. Anfangs war ich ja noch so skeptisch. Es kann nicht sein, dass es jedes Jahr so ist. Und mittlerweile ist es was weiß ich, für mich dritte Jahr in Folge, wo ich es aktiv realisiert habe. Ja, es ist passiert, also nächstes Jahr wird es auch passieren. Punkt aus. Kommt jetzt eigentlich nächstes Jahr der Lupin der Dritte gegen Kaido Kid Film, der angekündigt wurde? Das ja, das war so gut. Das habe ich doch im Kino gesehen. Ja, das, ja, bitte. Das ist gut, ja. Das war so richtig gut. Ich dachte, wow, geilen Film. Und dann, nur ein Scherz. Ich dachte, ja, wir werden es sehen nächstes machen. Jahr. Lasse. Also, kannst dich überraschen lassen, denke ich. Ich fände es gut, wenn sie den am 1. April ankündigen würden. Ja, bitte. Dann ist es aber wirklich echt. Das finde ich schon ziemlich lustig. Sehr gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Anime, also den Anime-Episoden, nicht bezüglich der Kinofilme. Wir hatten wieder zahlreiche Episoden im Fernsehen, nämlich die Episoden 927 bis 964. Das sind sage und schreibe 38 neue Episoden, zwei weniger als im Vorjahr. Von diesen 38 Episoden sind ganze 31 Filler-Episoden. Das sind 9 mehr als im vorigen Jahr. Also wirklich eine große Filler-Welle, die wir in diesem Jahr bekommen haben. Nur 7 Episoden basierten eben auf dem Manga. Das ist wirklich eine erschreckend niedrige Zahl. Aber angesichts des weniger nachkommenden Inhalts aus dem Manga muss natürlich auch beim Anime ein bisschen zurückfahren, was das angeht, und mehr Filler produzieren oder eben Remaster. Aber davon hatten wir in diesem Jahr auch sehr wenige. Nur 6 Stück werden in diesem Jahr remastered sein. Das sind 4 weniger als im vorigen Jahr. Und wir hatten eigentlich immer so 10 Stück ungefähr, die remastered wurden. Dieses Jahr ein bisschen weniger. Weiß nicht, warum man diese Schiene fährt, mehr Filler veröffentlicht, ja. Es gibt eine Sache, die man so anmerken kann. Dieses Jahr ist in Japan die Rugby-Weltmeisterschaft ausgetragen worden. Und das waren, glaube ich, so 2 Samstage auch, wo dann der Sender, der normalerweise CON ausstrahlt, dann den ganzen Tag Sport gezeigt hat und Sportübertragung gemacht hat. Und deswegen musste CON öfters mal als in den letzten Jahren, also es wird ja ab und zu mal so pausiert für Feiertage oder wenn irgendwelche Events sind, und dieses Jahr kam eben noch die Rugby-Weltmeisterschaft hinzu, die zusätzlich Programmplatz gefordert hat, und ich glaube, dass man so ein bisschen, also dass es weniger neue Episoden und so, lag unter anderem auch daran, dass man da 2 zusätzliche Pausen eben durch Sportübertragung hatte. Ja, und es passt ja auch ganz gut, denn wenn wir sowieso nicht, wie gesagt, viel Manga-Content haben, den man umsetzen kann, dann hätte man noch mehr Filler oder Remaster zeigen müssen, was ja auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist. Von daher, ja, macht das jetzt ja auch nicht viel aus, wenn man dann wirklich mal ein paar Wochen pausiert für auch ein richtig gutes Event, nämlich die Rugby-WM. Ist ja in Japan wirklich ein großes Highlight. Genau. Gehen wir wahrscheinlich erstmal auf die Manga-Umsetzungen ein im Anime. Da hatten wir, wie gesagt, nur 3 Fälle, nämlich einmal die purpurrote Klassenfahrt. Ja, das war in diesem Jahr. Die 2 Special-Episoden. Übrigens auch Special-Episoden hat man daraus gemacht. Ja. Also waren es ja quasi 4 Episoden. Ja. Ja, von der Laufzeit her. Ja. Genau, ja, richtig. Ja. Oder beziehungsweise wären sie es, wenn sie nach Deutschland kommen, dann in Staffel. Richtig, 15. Ja, genau. Dann hatten wir den Sucht nach Maria-Fall mit der Boss-Enthüllung. Und der ungelöste Cocktail ist auch noch mit dabei im Black Bunnies Club. Ein Dreiteiler sogar. Welcher hat euch denn am besten gefallen davon? 1, 2 oder 3, ob ihr wirklich richtig steht. Ne? Seht ihr, wenn sich der Cocktail löst? Ja, der wird sein, ja, nicht wahr? Also ich glaube, ich brauche gar nicht groß drum rumzureden oder einzuleiten. Also ist ja kein Geheimnis, ich habe die Klassenfahrt im Manga sehr geliebt und ich liebe die Klassenfahrt auch sehr im Anime, deswegen, auch wenn jetzt Haupthandlungselemente daraus entfernt wurden, die im Manga noch in diesem Fall enthalten waren, finde ich die Klassenfahrt trotzdem weiterhin vom Mystery her, von der Comedy, von der Romance, von allem einfach rundum ein sehr gelungenes Paket, und deswegen ist das auch ganz klar mein Anime-Highlight dieses Jahr. Ja, würde ich mich anschließen. Also man kann das, für mich persönlich kann man das so durchnummerieren. Purpurrote Klassenfahrt, klar auf Nummer 1, Such nach Maria auf 2 und der Cocktail auf Nummer 3, Platz 3. Weil Purpurrote Klassenfahrt, also es war schon cineastisch sehr gut umgesetzt. Tatsächlich hat mir richtig gut gefallen. Die Musik und die Hintergründe und war wirklich schön anzusehen. Auch mit den Openings und Endings, die da neu eingeführt wurden. Also es war rundum wirklich tolles Erlebnis, dass die beiden Folgen zu gucken, dass es noch Special-Episoden waren, dass sie länger gingen, das war alles wirklich top. Für mich die klare Nummer 1. Das mit der Rangfolge wollte ich doch gerade so machen. Ja, dann mach's auch so. Da sind wir uns ja einig. Also ja, ist bei mir wirklich tatsächlich auch so. Die Klassenfahrt ist auf Platz 1, gefolgt dann von Maria und Ei und der Haupthandlung um Shinichi und Conan und dann eben der Cocktail mit den schwarzen Häschen auf Platz 3. So in der Reihenfolge. Ja, viel braucht man nicht mehr zu sagen. Ja, es war in allem so ein bisschen Haupthandlung mit dabei. Und ja, wie gesagt, mir hat in Marias Suche eben auch der Fokus auf Ei gefallen, dass sie da so ein bisschen das Zepter wieder mal in die Hand genommen hat, auch wenn sich das mit der Haupthandlung ein bisschen geschnitten hat, wie sie sich da verhalten hat. Das fand ich, wie gesagt, nicht so passend. Ja, ansonsten, ja, war es ein kurzes Manga-Jahr, aber wie Philipp schon gesagt hat, es war abzusehen, da ja eben, wenn wenig nachgeliefert wird, dann kann man auch weniger erwarten. Von daher, ja, fand ich, hatten wir sehr erfolgreiche Fälle dieses Jahr und wir werden schauen, was das nächste Jahr bringt. Zumindest aus von den Manga-Umsetzungen. Ja, natürlich. Wir reden hier von den Manga-Umsetzungen. Ja, zu den Filler-Episoden kommen wir jetzt. Und ja, vorab nochmal der Hinweis, falls ihr, wie gesagt, selber entscheiden möchtet, welcher von diesen drei Fällen die Manga-Umsetzung euch am besten gefallen hat, guckt gerne bei Conan News oder auf conanforum.org rein und stimmt ab, welcher dieser Fälle euch am besten gefallen hat. In irgendeiner Woche, in den kommenden Wochen, wird danach gefragt werden und dann könnt ihr gerne selber mit abstimmen und entscheiden, welcher Fall dieses Jahr gewinnen wird. Ja, schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch denn daran gefallen hat. Genau, genau. Ja, im Forum wird bestimmt auch wieder drüber diskutiert werden, also da auch fleißig mitdiskutieren. Ja, ich merke, ihr habt den Dreh raus. So funktioniert das nämlich, ja, genau. Ja, kommen wir dann zu den Filler-Highlights. Wie gesagt, es sind 31 Filler-Episoden, die gelaufen sind. Wir haben das bei unseren Umfragen, die dann ja, wie gesagt, kommen, auch unterteilt in mehrteilige Episoden und einteilige Episoden. Wir haben lustigerweise genau 10 Einteiler dieses Jahr gehabt und 10 Mehrteiler, was die Filler-Episoden angeht. Ja, was hat euch denn von diesen 20 Fällen, die es insgesamt sind, am allerbesten gefallen? Und die viel spannendere Frage, was am allerschlechtesten? Also mir hat gar nichts am besten gefallen. Ich weigere mich, dieses Jahr gut. Irgendwas als gut zu bezeichnen. Also ganz, ich habe die Liste nochmal durchgeguckt. Ich habe mir ehrlich gedacht, hey, gib dir einen Ruck und mach hier irgendwas, bezeichne nochmal was als gut. Und nee, also mache ich einfach. Ich werde gleich nochmal was als gut bezeichnen, aber dann im schlechten Teil. Okay, also ja, also es geht mir ähnlich wie Lasse tatsächlich, man muss sagen, fillertechnisch war das ja wirklich anstrengend. Ich kann eine Top 3 machen, auch nur für den schlechten Teil. Wenn man vielleicht irgendwas was finden möchte, vielleicht die Entführung des Vollbluts, wobei das war auch nicht so gut, oder das der Preis eines Likes. Aber überzeugend gut. Oder an die normalen Manga-Sätzen kam es natürlich bei weitem nicht ran. Da war wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und wenn wir nochmal zu Top 3 der schlechtesten Episoden dieses Jahr kommen, dann gebe ich gerne nochmal eine Top 3 ab. Aber erst darf Olli noch sich überlegen, ob er ein Highlight hatte. Ja, Olli, komm jetzt, du musst was raushauen. Jetzt wir möchten wirklich, ne, die besten Fälle wissen. Ja. Nicht nur die schlechtesten, das ist ja langweilig, das kann ja jeder, aber die besten möchte ich wissen. Ja, die besten sind leider rar gesät. Also es gab wirklich, muss ich sagen, leider. Also wir hatten ja vergangene Jahre, da gab es wirklich Fälle, da wusste man sofort, hey, das ist der Filler-Fall des Jahres und auch im guten Sinne. Also Philipp hatte ja sogar auch mal, ich erinnere gern immer wieder an die Takagi-Jagd mit den Handschellen, da wo er mit dem Täter da ist. Das hast du so gefeiert damals. Das wird dieses Jahr ja leider gemisst. Also wie gesagt, ich habe auch mir die Liste durchgeguckt. Ich habe ja viele Episoden gesehen auch und es ist keine Episode bei, wo ich wirklich fest davon Überzeugung sagen kann, ja, das ist es, das hier ist meine beste Filler-Episode des Jahres und ich vertrete die auch offen und ehrlich. Habe ich leider keine gefunden, die wirklich diese Kriterien erfüllt. Es gab welche, die waren besser, es gab welche, die waren schlechter, aber es gab, wie gesagt, keine, die hundertprozentig gesagt hat, jo, die hebt sich klar von den anderen ab. Auch die Mystery Tour dieses Jahr, wo man halt auch immer ja viele interessante landschaftliche Eindrücke erlebt, die auch ein bisschen Spannung an einigen Stellen versprochen hat, aber war jetzt auch nicht wirklich so, wie gesagt, dass ich sagen kann, ja, das war es. Also wie gesagt, Fazit, sag ich mal so, waren gute Episoden dabei und waren schlechte Episoden dabei, aber keine, die ich wirklich in höchsten Tönen loben könnte. Ja. Ich würde vielleicht noch, wenn man mir quasi die buchstäbliche Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich vielleicht die Verschwörung im Food Court noch irgendwie positiv erwähnen wollen, weil diese Idee damit, dass Conan nicht anwesend ist und sich die Detective Boys vorstellen, was er sagt und er dann in ihren Gedanken jeweils anders rüberkommt, dass das immerhin ein netter Ansatz war, mit dem auch viel zu wenig gemacht wurde und der Fall war dann auch insgesamt eher so, aber das war zumindest eine Idee, was relativ gut umgesetzt wurde und ganz nett war. Ja, das Konzept war ja schon nicht schlecht. Auch dass Conan, ja, wie gesagt, mal nicht da war. Er war irgendwie dann aber doch da. Man hätte auch vielleicht ganz auf ihn verzichten können, aber war nicht drin. Und ja, so auch die Geschichte an sich war, fand ich, nicht so schlecht, wie die Detective Boys da mal alleine ermitteln und dann stellt sich irgendwie alles so, ach, alles ganz harmlos raus. Ja, war doch mal eine interessante Entwicklung. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem beim Anime, dass häufig so Konzepte oder Ansätze gut sind, aber dann häufig, dass das Potenzial nicht genutzt wird oder es nicht richtig umgesetzt wird. Also ich erinnere mich da an einige Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, da könnte man eigentlich einen richtig guten Filler-Fall jetzt noch draus machen, aber dann wird es dann verhunzt, weil dann Charaktere out of character waren oder weil die sich total irrational verhalten haben oder weil dann Tricks nicht erklärt wurden und so, wo ich mir dachte, boah, Leute, das ist doch vermeidbar, muss das sein. Ja. Du musst einfach denken, so können wir es jetzt verhunzen und dann kommt ein richtig guter Fall raus. Ja. Und da würde ich jetzt tatsächlich in den schlechten Teil gehen, wo ich auch mal was loben will, denn es gab dieses Jahr zwei Teile, wo ich mich richtig geärgert habe, weil die erste Episode was versprochen hat und die zweite war dann richtig schlecht. Dann einmal diese Honorable Lobkritik quasi an das verfluchte Juwel Tränen der Borgia Teil 1 und das geheimnisvolle Wassertaxi Teil 1. Beides erste Teile, die gute Ansätze hatten und die wir hier auch im Podcast dann dafür gelobt haben, dass sie eigentlich so, da hat man so gedacht, oh ja, das kann ja was werden. Und der zweite Teil war in beiden Fällen so schlecht und hat dann so wenig damit gemacht, hat nur enttäuscht. Das war nochmal so eine, da kann man loben, ja, euer erster Teil war gut, aber ihr habt es dann eingerissen im zweiten Teil. Und zwar so sehr, dass es insgesamt einfach ein schlechter Zweiteiler dann war. Und Special Mentions für diese beiden Zweiteile, das wollte ich noch auch noch dazu angeben. Also, das ist ärgerlich. Also wenn Lasse jetzt schon so anfängt, dann kommen wir zum spannenden Teil und ich vergebe nochmal meine Top 3 der Folgen, die man sich nicht angucken sollte. Das ist einmal Tokyo Granny's Collection. Ganz schwierig für mich, den anzuschauen. Ein Wahrsager und drei Gäste. Absolut klasse Täter und diese Fallkonzept phänomenal, sollte man sich nicht anschauen und das Geheimnis des Insektenmenschen. wenn man es eh nicht so mit Insekten hat, dann schaut euch auch diesen Filler nicht an und schaut ihn euch auch, wenn ihr Insekten mögt, nicht an. Und ja, das waren so Fälle, die waren wirklich, boah, wirklich ganz, ganz anstrengend anzugucken und ja. Und war wirklich, also und gerade jetzt gucken sich die Leute das an, weil sie wissen wollen, was hat der Junge denn daran auszusetzen? Ja, gut. Ja, gerade der Insektenmensch wurde bei uns im Newsblog auch sehr häufig geklickt, wo ich mir dann auch dachte, ja Moment, ist das jetzt Schadenfreude oder berechtigtes Interesse? Naja, bestimmt wegen dem Bild, weil die Detective Boys da so schön in ihren süßen Kostümen rum. Ja, es war mega toll anzusehen, aber guckt euch nicht an. Ja. So. Es war so toll, das schafft ihr nicht, euch das anzugucken. Lest die Zusammenfassung bei uns. Ja, selbst das. Ja, gut. Klickt drauf und nach ein paar Sätzen könnt ihr dann aufhören zu lesen, weil, ja, die Folgen, das war wirklich anstrengend. War wirklich. Könnt ihr auch mal von hinten anfangen und dann von unten nach oben lesen. Das wären auch so meine Bottom 3 Filler-Episoden dieses Jahr. So bei 3 und 2 weiß ich nicht, kann sich mal so ändern nach Tagesform, aber wirklich für mich der Worst of the Worst dieses Jahr, meiner Meinung nach, ist eben ein Wahrsager und drei Gäste mit deutlichem Abstand vor den anderen beiden noch für mich, weil dieser Fall wirklich, der Täter hatte einen schwachen Charakter, deswegen hat er so und so gehandelt. Ah. Nee, ja, nee. Also ein Wahrsager und drei Gäste, das ist wirklich, also für mich mit Abstand der schlimmste Fehler dieses Jahr gewesen. Ja, ich muss sagen, ich kann mich an diese Wahrsager, ich kann mich an den auch schon gar nicht mehr wirklich erinnern. Also, wahrscheinlich verdrängt direkt, weil das war wirklich schwierig. Und man dachte, könnte es so gewesen sein, haben das zusammen gemacht und Alibi und ganz, ganz schwierig. Ja, manchmal kann man sich ja noch was aus dem Titel so herleiten, wie bei den Tokyo Grannies. Da weiß man, das waren diese vier Frauen da und dann so. Da hat man dann noch so ein bisschen Verbindung, aber bei dem Wahrsager und die drei Gäste so, denke ich so, keine Ahnung, was da jetzt so drin passiert. Kann ich nicht sagen. Oh Gott, dieser Grannies-Fall, wo dann die Oma da irgendwas rezitiert hat und dann einfach an den Fluss rennt und, bei diesem Fall fand ich richtig gut, wie die Oma da auf dem Bahnsteig rennt und dann dieser Stationsvorsteher, rennen Sie nicht, und der rennt hier hinterher. Oh, nee, oder wo die Oma da gedriftet ist mit ihrem komischen Wagen, Das war wirklich anstrengend. Die Erklärung für alles liegt im schwachen Charakter der Verdächtigen. Dieser schwache Charakter sorgte dafür, dass sie es nicht hätten ertragen können, auf die Verdächtigung der Polizei zu warten und sich in Geduld üben zu müssen, bis Kogoro irgendwann von der Polizei hinzugezogen wird. Deswegen hat der Täter absichtlich alle Namen ins Spiel gebracht und die Polizei absichtlich darauf hingewiesen. Und deswegen muss der Täter auch derjenige sein, der den schwächsten Charakter hat, weil der gleichzeitig so selbstbewusst ist, dass sein dummer Plan funktioniert. Es war ein Fehler, diese Zusammenfassung nochmal aufzumachen. Nee. Aber die Granny's Collection auch, ne? da ist der Insektenmensch, die Insektenmenschen kommen da fast, muss man vielleicht auch noch fast so ein bisschen sagen, so, du warst auch ziemlich scheiße, aber immerhin ein klitzekleines bisschen lustig, dass Kinder alles buchstäblich in diesem Ort übernehmen, weil die Erwachsenen alle so furchtbar dumm sind. Ja, das war auch so geil. Wo die Frau sich jemand wollte mich umbringen wegen dem Kohlstück, ich wäre fast erstickt und oh Gott, dieses Granny Collection. Schaut sie auf keinen Fall an, Leute. Ja, das bringt so gar nichts. Genau deshalb wollen die Leute das jetzt sehen. Ich sehe es schon vor mir, so denken, irgendwie loben die das überhaupt nicht. Das ist richtig schrecklich. Ich muss das jetzt sehen, was die da die ganze Zeit kritisieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es geschaut habt und ob ihr uns da zustimmt. Und ja, ihr werdet uns zustimmen. Und dann schreibt so einer, ich fand die Episode ja gut. Ja. Weil. Schreib genau das bitte in die Kommentare. Ihr kritisiert viel zu viel. Ja. Dafür sind wir da. Ja. Wenn der Anime uns nichts Besseres gibt. Ja, schreibt doch mal eure Filler-Highlights in die Kommentare, verdient. Leute. Ja, bitte. Sind wir sehr gespannt drauf. Wir haben ja auch die Abstimmung, wie gesagt. Da bin ich auch sehr gespannt, was rauskommt. Und da geht es wohlgemerkt um die Top-Filler-Episoden, nicht die Flop-Filler-Episoden. Das muss ich nochmal, obwohl so eine Umfrage auch interessant wäre, aber ja, das machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt auf die null Leute, die dann abgestimmt haben bei den Top-Anime-Episoden. Nein, hoffentlich sind es ein paar mehr. Und hoffentlich begründet ihr im Forum eure Abstimmungsergebnisse dafür. Genau. Ja, ansonsten, wir hatten ja auch zwei neue Openings und zwei neue Endings, um zu den guten Momenten zu kommen. Sissy Sky war auch mit dabei. Wie die anderen hießen, das liest uns jetzt, wer möchte es vorlesen? Freiwillige vor. Bada Iro no Jinsei und Answer bei den Openings. Und bei den Endings war das natürlich Sissy Sky und Kimito Koi no Mama de Owarenai Itsumo Yumi no Mama ja Irarenai. Abgekürzt Kimi, ja. Eine von den Kimis. Mit Mama liegt ihr auf jeden Fall nicht falsch. Mama ist auch gut, ja. Kimi. Wahrscheinlich Kimitsu. Ja. Obwohl, das wird dann wahrscheinlich heutzutage mit Kimetsu no Yaiba verwechselt. Ja. Ein anderer sehr populärer Manga, aber natürlich, Detektiv Conan bleibt unsere Nummer 1. Wie haben euch die Openings und Endings denn gefallen? Was war euer Lieblingssong? Das wird auch bei uns auf Conan-Forum und conannews.org gefragt. Aber ich möchte jetzt euch fragen, was eure Highlights waren. Also Mai Kuraki hatte natürlich einen tollen Start mit ihren Openings und Endings eben in diesem phänomenalen, in dieser phänomenalen Klassenfahrt-Umsetzung im Anime. Und wo sie auch noch einen Gastauftritt hatte in dieser Episode selbst. Also das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und also dass sie dann diese Openings dafür gesungen hatte, da hatte man natürlich dann irgendwie so ein Gefühl und hat es mit dieser Episode verbunden. Mai Kuraki ist natürlich eine tolle Sängerin. Deswegen war das dann irgendwie immer mit dieser Episode verbunden. Man hat es dann tatsächlich sehr gerne gehört. Hat mir auch richtig gut gefallen. Und also das war auf jeden Fall sehr gut. Und das Ending, wie gesagt, wir hatten vorhin schon ein bisschen angeteasert, also mir hat es auch gut gefallen. Da jetzt was rauszufinden, was besser und schlechter ist, ist wirklich, finde ich, schwierig. Mai Kuraki gefällt mir vom Gesang her tatsächlich ein bisschen besser. Das Ending 61, das dann ja, hat mir ein bisschen besser gefallen. Nee, Ending 60 hat mir dann ein bisschen besser gefallen wegen dem Ai-Haibara-Hype. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was da jetzt mein tatsächlicher Favorit ist. Ich fand, bei mir sind sie auch relativ nah, auch wenn ich vorhin so gegen Sky geschossen habe, aber ich würde es fast umgekehrt sehen. Ich finde Answer als Opening insgesamt dann doch ein kleines bisschen besser, weil das hat bei mir den Vorteil, dass Answer ein vernünftiges Video auch ist, denn was damals so als Baran Iro no Jinsei rauskam, Opening 49, da war schon die Enttäuschung, dass es quasi mit ein bisschen Special Effects aus Szenen aus den Episoden recycelt ist, war schon groß. Und auch wenn das insgesamt, weil das so stilisiert ist, ganz nett ist und so, ist das doch irgendwie schade. Und da finde ich Answer mit auch einem guten Song und eben ein bisschen mehr Bildern und vernünftigen Video, dann hat doch ein bisschen leichte Nase vorn. Und eben bei den Endings würde ich das genau andersrum sehen. Da hat für mich Kimi Itsu ein bisschen die Nase vorn, weil ich da einfach das Video schöner fand, weil ja, ich mag Shinichi und Ran halt lieber als Haibara. Und darauf läuft es dann am Ende bei mir hinaus. Ja, so hat jeder halt seine persönlichen Präferenzen. Ja, wie im News-Podcast schon gesagt, also mir hat CC Sky von der Ei-Umsetzung her sehr gefallen, weil es eben mal komplett ein anderer Charakter war und nicht Conan wie sonst immer, sondern Conan wirklich ganz selten vorkommt. Das Ei nun mit zu meinen Lieblingscharakteren zählt. Gut, das konnten die Produzenten nicht wissen. Die haben mich nicht gefragt. Ich habe auch kein Geld bekommen, dass ich die gut beraten habe oder so. Aber habt ihr trotzdem gut gemacht. Ja, das kann ja noch werden. Vielen Dank dafür. Also, ja, wie gesagt, das war ein gutes Feature. Vom Gesang her fand ich namensich beide Endings nicht wirklich viel. Haben mir beide gut gefallen. Und bei den Openings, muss ich sagen, da hat mir Mai Kuraki vom Gesang, weil ich ja sie einfach mag und weil sie auch schon sehr viel beigesteuert hat und ich mag ihre Stimme und so einfach gerne, hat mir das vom Gesang gut gefallen. Und ja, am Anfang des Jahres kam das ja passend zur Klassenfahrt und ja, irgendwie mir hat irgendwie das so gut gefallen, dass es quasi die Episode kam und dann kam passend dazu das Ending auch mit das Opening auch mit den Szenen entsprechend so. Das fand ich, hey, das hat bei mir so ein gutes Gefühl ausgelöst, so hey, das passt voll zusammen und so, fand ich gut. Und ja, deswegen fand ich das dann in dem Sinne ein klein wenig besser, aber das andere ist natürlich auch gut. Dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Jahresrückblicks angekommen. Wie gesagt, falls ihr gerne mal bei einem Podcast mit dabei sein möchtet im Jahr 2020, dann kontaktiert uns gerne @conannews in unseren sozialen Netzwerken. Ich sagt sie euch gerne nochmal, auch in diesem Podcast nochmal. Twitter.com/Conninhues, Facebook.com/Conninhues, Instagram.com/Conninhues, YouTube.com/Conninhues. Wir haben natürlich unsere drei Seiten, conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org. Und ihr könnt unseren Podcast auf sehr vielen verschiedenen Plattformen hören, darunter unter anderem iTunes, Spotify. Ja, und wie gesagt, auch bei YouTube sind wir zu finden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest, einen schönen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und dann hören wir uns natürlich auch 2020 wieder mit neuem Intro und neuem Outro. Und freue mich sehr auf das kommende Jahr mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch, bleibt uns gewogen. Bis dann. Ja, schöne Weihnachtszeit und schöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken für die Treue, die ihr uns dieses Jahr und all die Jahre davor und hoffentlich auch im nächsten Jahr geleistet habt und auch, dass ihr immer fleißig so schön unter den Podcast eure Meinung kundtut. Ja, und dann ansonsten bleibt mir nur noch euch ein gutes neues Jahr zu wünschen und wir hören uns dann demnächst wieder.